Transparenz für die Ohren. Und die Vaku nimmt auf. Okay, alles klar. Ja gut, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Vorstandssitzung am 26. November 2015. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und wir machen erstmal in kleiner Runde den Formalkram. Und wir beginnen damit, dass wir einen Versammlungsleiter brauchen. Wer macht das wohl machen wollen? Das will keiner. Ich würde mich zur Verfügung stellen. Jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich das einfach weiter. Als Protokollant haben wir heute die Isan. Oder wie sprichst du dich aus? Ist Isan richtig? Isan ist korrekt, danke. Okay, danke. Dann kommen wir als allererstes zu dem Arbeitspad. Ach nee, sorry. Wir kommen zuallererst zu den Anwesenden. Wir sind also beschlussfähig. Anwesend sind Manfred, Ralf, Daniel, Bernd und der Wastel. Und jetzt finde ich gerade nicht den Link zum Protokoll vom letzten Mal. Da unten ist er. Wollen wir das Protokoll vom letzten Mal annehmen? Hat jemand was dagegen? Da hat scheinbar niemand was dagegen, dann nehmen wir das an, wenn es keinen Widerspruch gibt. Dann ist das mit angenommen. Wir kommen zu den Berichten vom Landesvorstand. Weil der Packi noch nicht da ist, fange ich ganz kurz an. Ich habe das allgemeine Tagesgeschäft gemacht in den letzten 4 Wochen. Vor 2 Wochen war ich nicht dabei. Da habe ich mich irgendwie in der Woche vertan. Entschuldigung dafür nochmal auch an dieser Stelle. Ich war bei der KMV Warendorf. Ich habe im Mumble mit dem Packi zusammen versucht, das Wahlprogramm irgendwie zu starten für die nächste Runde. War bei der LAFO-Sprechstunde und habe sonstiges Tüdelü gemacht. Also so viele kleine Sachen. Und als nächstes wäre dann der Dennis dran. Der hat sich allerdings entschuldigt. Dann kommt der Manfred. Ja, das wird kurz. Telefonate, E-Mails, Tickets. Auch ich habe am Wahlprogramm für 2017 mitgemacht. Podiumsdiskussion Gesamtschule Waldbröl, die habe ich auf Einladung hin besucht. Das war eine recht interessante Veranstaltung. Da waren 11 Klässler im Podium, circa 100 Schüler waren da. Wir haben mit 6 Parteien dort gesessen, plus die moderierende Lehrerin. Die 4 von den anderen fand ich jetzt persönlich ziemlich schnarchig, was mir im Nachgang, ich habe noch mit ein paar Leuten gesprochen, Schülern wie Lehrern, durch die Blumen bestätigt wurde. Der Mensch von der CDU, der war, finde ich, recht frisch und das meiste haben dann der Mensch von der CDU und ich zum Kontext dabei getragen. Ich denke, das war eine ganz erfolgreiche Veranstaltung. Ich konnte relativ gut uns, unsere Art und so weiter rüberbringen. Ja, Vorstandssprechstunde und dann war ich bei der KMV in Leverkusen und habe dort, was habe ich denn da gemacht, den Wahlleiter gespielt. Fertig. Ja, vielen Dank, Manfred. Dann kommen wir jetzt zu Bernd. Der Bernd schreibt doch fleißig mit. Ja, ich mache es wie immer kurz, weil das ganze Zeug habe ich eingetragen. Also, es war am 17.11., das ist vor 2 Wochen, 1,5 Wochen gewesen, der SM-Club. Der eine oder andere wird bei dieser Veranstaltung auch zugehört haben. Es ging um diverse Ideen der finanziellen Ausstattung für den Bundesvorstand. Und da befinden wir uns nach wie vor noch im Klärungsbedarf und Informationsaustausch. Das wird weitergehen auf der Marina in 2 Wochen. Und da werden möglicherweise dann auch die ersten verbindlichen Entscheidungen gefällt. Ich war vor 2 Tagen auf einer IHK-Veranstaltung, ein sogenannter Unternehmertag, Digitalisierung, Wandel und Chancen für Unternehmen. Dort gab es verschiedene Vorträge zu dem Thema, eine Podiumsdiskussion und auch ein fröhliches Beisammensein. Jeder weiß, dass ich ja zum Unternehmerflügel der Piraten oder zum unternehmerfreundlichen Flügel der Piraten gehöre. Und von daher denke ich, dass es auch vonnöten ist, dort vertreten zu sein. Ich habe mich auch beschwert beim Veranstalter, dass bei diesem Thema, wo die Diskutanten auf dem Podium vorwiegend durch Inkompetenz glänzten, dass ich mir wünschen würde, bei ähnlich gelagerten Veranstaltungen da auch kompetente Gesprächspartner oder Diskutanten eingeladen werden, namentlich natürlich Piraten. und ich werde da auch weiter drauf drängen. Ich glaube auch, dass man bei solchen Veranstaltungen vertreten sein muss. Der Aufklärungsbedarf dort ist noch enorm. Das hätte ich so nicht erwartet, aber das ist tatsächlich so. Alles in allem gelungene Veranstaltung und wie gesagt, wichtig ist, Flagge zu zeigen und wichtig ist, dort vorhanden zu sein bei diesen unähnlich gelagerten Veranstaltungen. Ja, ansonsten halt das übliche Schatzmeisterkram. Diesmal ging es ein bisschen mit dem Finanzamt, mit Banken, mit verschiedenen Tickets bearbeitet. Solzken, ja, ich komme gleich dazu. Und siehe da, es ist mir gelungen, jetzt endlich einen Kontakt, ein Lebenszeichen vom KV Bonn einzuholen. Ich habe heute mit dem Schatzmeister des KV Bonn telefoniert. Der KV lebt offensichtlich noch. Dort gibt es tatsächlich noch Leute, die haben auch neue Bankverbindungen und das soll ab morgen quasi wieder frisch aufgestartet werden. Jetzt zu Solzken, ja, werden wir berücksichtigt finden. Auch da gilt natürlich, steter Tropfen höhlt den Stein, dass dir bei so einer Veranstaltung keiner sagt, ach so, ja, alles klar, sondern dass man betreten erstmal zur Seite guckt und sich über dieses Begehren wundert, das ist völlig natürlich. Aber das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mit den Leuten dort Kontakt habe oder mit diesen Leuten sprechen werde. Und natürlich werde ich halt immer wieder auch dieses Thema dort vortragen. Das ist völlig klar. Nur so geht's. Es ist halt etwas dickeres Brett, das man da bohren muss. Aber wir haben mittlerweile einen ganz guten Ruf hier als Piraten im Kreis. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man uns dort eben nicht als, sagen wir mal, völlige Chaostruppe abtut, sondern ganz im Gegenteil, dass man da eher gespannt ist auf unsere Expertise zu einigen Dingen. Ich tue, was ich kann und ich tue, was ich kann, halt auch für diese Piraten. Und falls einer auf die Idee kommt, dass ich mich dort einkaufen oder, sagen wir mal, auf diese Bühne heben will, nee, das ist nicht so. Von diesem Thema verstehe ich auch im Prinzip viel zu wenig und da wünsche ich mir echte Expertise und ich weiß auch, dass die in der Partei vorhanden ist und die würde dann auch bei Bedarf abgerufen werden. Solzken. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Berichterstattung zu dem Einzelnen. Ich glaube, wir können nachher noch unter Sonstiges vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, Solzken. Jetzt würde ich ganz gerne erst in der TO fortfahren wollen. Der Ralf wäre als nächstes dran. Ja, wie gehabt, Tagesgeschäft, Mahnungen, die Erinnerung für Minderungen ist rausgegangen, eine Neuerung. Alle, die 2015 eine Minderung eingetragen haben, haben eine Nachricht bekommen, dass sie doch auch bitte die für 2016 dann einreichen müssen. A, damit wir das nicht alles so gebündelt am Ende des Jahres haben und B, damit auch die Abbuchungsläufe frühzeitig laufen können. Ich bin seit letzter Woche krankgeschrieben. Morgen gehe ich ersten Tag wieder arbeiten, habe mal das mit meinem Bein, wie einige schon mitgekriegt haben, was dazu geführt hat, dass es eine Fehlhaltung gab und sich der Ischiasnerv so richtig verabschiedet hat. Ansonsten habe ich da ein paar Statistiken reingeschrieben. Mitglieder haben wir aktuell 4.220, stimmberechtigt 1942, noch 12 Schwebende, wovon ich heute wieder einen so weit gebracht habe, dass der nur noch bezahlen muss, dann ist der auch entschwebt. Eintritte haben wir 45 gehabt, seit dem 1. Januar 652 Austritte. Die aktuelle Zahlerquote liegt bei 46%. Den Stand der Mahnungen habe ich zwei Links, die habe ich gestern noch vom Piratenschlumpf gekriegt, wo dann nachzulesen ist, wie der Stand bunt und auch VKV-mäßig ist. Ja, vielen Dank, Ralf, für die Ticketbearbeitung und für dein unermüdliches Tun im Gensec-Bereich. Daniel, du bist dran. Ja, wie immer nicht so viel. Ein paar Tickets, bisschen Schatzmeisterkram, Labo-Sprechstunde, das war's dann auch schon wieder. Mails und RT-Sachen, ja. Ja, was immer auch ein wenig Schatzmeisterkram zu bedeuten hat. Ich glaube, das ist in der Regel nicht ein wenig, aber okay. Wir kommen zum Bereich Berichte Statistik und springen dann nachher, wenn dann die Kollegen wieder da sind oder da sind, zurück zu den Berichten des LAFOs. Zu den Statistiken. Mitglieder, Bestand vom 25. November haben wir 4.220. Davon sind aktuell 1.942 stimmberechtigt. Wir haben ein paar Konten und da liegt Geld drauf. Wenn ihr das genau wissen wollt, schaut bitte ins Bett oder ins Protokoll. Dann kommen wir zu dem Bereich Termine. Unter Termine habe ich hier bereits im Pad drinstehen, 9. Dezember, 20.30 Uhr, Wahlprogramm 2017, Leinenlos, NRW, im Mumble NRW. Da gibt es auch einen Wiki-Link zu, der im Pad und später auch im Protokoll steht. Am 16. und 17. Januar 2016 gibt es den bundesweiten Tag der politischen Arbeit. Dafür wird noch eine Location gesucht. Da gab es auch eine Veröffentlichung auf der Seite des Vorstands im Bund. Da werden noch Meldungen erwünscht. Wenn ihr also eine Location wisst, wo man sowas machen könnte, dann meldet euch bitte. Ich denke, die Kontaktadressen findet man dann unter vorstand.piratenpartei.de. Dann haben wir am 20. und 21. Februar den Bundesparteitag 16.1 und am 19. und 20. März den LPT NRW 16.1. Gibt es weitere Termine, auf die ich hier in der LAVO-Sprechstunde, in der LAVO-Sitzung hinweisen sollte? Nein, aber ich möchte kurz was zum Wahlprogramm 2017 sagen. Da gab es gestern auch einen. Da gab es gestern auch einen Termin, Wahlprogramm 2017, Leinen los, und leider Gottes waren der Axel, ein weiterer und ich zu dritt alleine und haben die deshalb ausfallen lassen müssen. Das ist sehr schade. Ich hoffe, dass am 9. eine regere Beteiligung stattfindet. Okay, vielen Dank. Dann habe ich hier einen Punkt Infos der Fraktion in unserer ständigen TO. Haben wir aus der Fraktion jemanden, der heute sprechen möchte und berichten möchte? Ja, ich selber sehe momentan unter dem Zuhörerraum auch niemanden, den ich da einordnen würde. Man merkt, die Wahlen rücken näher. Machen die schon Wahlkampf? Und wie? Oder meinst du, die Aufstellungsversammlung rückt näher? Ja, wahrscheinlich kommt das erst noch. Ja, aber dann wäre ich doch eher hier, oder nicht? Das wollte ich damit sagen. Okay, also aus der Fraktion gibt es dort leider keine Infos. Dann gucke ich jetzt nochmal, wer jetzt hier von uns gerade anwesend ist. Da hat sich der Kreis nicht vergrößert. Dann würde ich erstmal in der TO weitermachen. Wir haben jetzt Anträge, die an den LAVO gestellt worden sind. Und hier haben wir zuallererst den Antrag 162838, Antrag auf Streichung der offenen Mitgliedsbeiträge 2011. Antragsteller ist Ralf. Ich lese kurz den Antrag vor. Da die Verjährungsfrist 3 Jahre nach Ablauf des Jahres, in der die Forderungen entstanden sind, für Mitgliedsbeiträge von 2011 bereits am 01.01.2015 zum Tragen gekommen ist, können diese Beiträge nicht mehr eingefordert werden. Eine genaue Zahl kann ich nicht liefern, da alle mir zur Verfügung stehenden Listen 2011 auswertbar ausweisen. Alle wenigen Fälle, die mir jetzt im Mahnlauf aufgefallen sind, waren teilweise bezahlt, sodass ich, wie auch für 2012, von einem Übertragungsfehler aus dem Verwaltungsportal zum CRM ausgehe. Es ist aber davon auszugehen, dass es sich um wenige Einzelfälle handelt. Das ist der Antrag. In der Beschreibung steht noch Details. Ralf, möchtest du was dazu sagen noch? Jo, wir haben ja auf der letzten Landesvorstandssitzung darüber schon gesprochen. Wir hatten das nochmal geschoben, damit der Bernd gegebenenfalls klären kann, die Höhe der Beiträge, weil er da eventuell übers Office Line weitaus mehr rausbekommt als ich im CM, dass wir da eine Hausnummer haben, über wie viel Euro wir denn da überhaupt reden für 2011. Ja, der Bernd hat es leider verschwitzt. Ich hatte noch ein paar andere Sachen, die 2 Wochen zu tun. Das nehme ich auf meine Kappe. Sorry, ich muss es fürs nächste Mal mir nochmal auf Wiedervorlage legen. Seht es mir bitte nach. Dann würde ich sagen, schieben wir es nochmal. Dafür verschieben. Also, statt das jetzt abzustimmen, gibt es den Vorschlag, es zu schieben. Bernd und Manfred haben schon dafür gestimmt. Ralf? Ja, klar. Daniel? Dafür. Da bin ich auch dafür. Dann ist das Ding nochmal geschoben und wir sehen das in 14 Tagen wieder. Dann haben wir einen Antrag Finanzen mit der Nummer 163561. Der ist gestellt vom Schlumpf. Der Antrag lautet, der LAVO NRW möge beschließen, dieses Jahr die Einzahlung in den Länderfinanzausgleich nach Bundessatzung § 15 Absatz 3 nicht auf 80% zu senken. In der Beschreibung steht noch drin, der Vortrag vom Bernd auf dem LPT 2015-2 zur Finanzlage des LV NRW hat ihn überzeugt. Und jetzt wird es ein bisschen ausführlicher. wo er halt Zahlen präsentiert und Regelungen zitiert. Und da ist scheinbar auch eine Diskussion angehängt, wo auch der Daniel auftaucht. Daniel, möchtest du was dazu sagen? Das war die Diskussion aus der letzten Vorstandssitzung. Ja, da war ich nicht dabei. Deswegen vielleicht kann jemand, der letztes Mal dabei war, was dazu sagen. Ich möchte kurz dazwischen erwähnen, dass der Korax im Pet-Chat darum bittet, das später noch zu machen. Falls der Schlumpf noch kommt, könnte der da wohl was zu sagen. Okay, den Einwand aus dem Publikum greifen wir auf und ich würde vorschlagen, wir ändern die Tagesordnung dahingehend, dass wir diesen aktuellen zu bearbeitenden Antrag weiter nach hinten stellen. Jemand was dagegen? Ich finde einen guten Vorschlag, sehr gut, Korax. Dann machen wir das. Jetzt bin ich beim Unterpunkt in der TO neue Anträge. Da haben wir einen Antrag Finanzen mit der Nummer 153740. Finanzierung Logbuch für die Themenwochen. Antragsteller ist ein Michael. Ist der Michael hier? Dann lege ich den Antrag eben vor. Moin. Für die einzelnen Themenwochen soll jeweils ein Logbuch für das jeweilige Thema erstellt werden. In Klammern 16-seitige Broschüre für die teilnehmenden Stammtische, Crews etc. und interessierte Journalisten und Medien. Das Konzept wurde auf dem BPT in Würzburg vorgestellt. Die Druckkosten für eine Auflage von 1000 Stück liegen bei ca. 300 Euro und die Kosten für den Versand der Exemplare für die Landesverbände bei ca. 100 Euro. Es sind pro Jahr 4 Themenwochen geplant. Vorschlag. Die Kosten pro, wahrscheinlich meint er jetzt hier pro Themenwoche, betragen 4 mal ca. 400 Euro, also ca. 1600 pro Jahr und werden auf Landesverbände verteilt. Jeder Landesverband zahlt hierfür den Betrag ein und bekommt die entsprechende Anzahl an Exemplaren für die Weiterleitung an die teilnehmenden Gliederungen und Medienvertreter zugeschickt. Bitte eine kurzfristige Rückmeldung, da das erste Logbuch auf dem Antrag bereits vorbereitet wird. Gruß, Michael. Gibt es zu diesem Antrag Redebeiträge? Ja, Frage, Verständnisfrage. Die Auflage ist 1000 Stück, kostet 300 Euro plus 100 Euro Versand. Vermutlich 16 Mal ein einzelner Versand von einer Teilmenge aus 1000 Stück. Insofern ist die Frage, wie viel von den 1000 Stück denn dann nach NRW gehen? Ein 16. Und warum ist das dann so teuer? Der Michael müsste vielleicht mal was dazu sagen, falls er hier ist. Ich sehe ihn gerade aber leider nicht. Ich kapiere den ganzen Antrag nicht. Wer ist denn Michael erstmal überhaupt? Damit geht das mal los. Ist das ein Antrag aus dem Bufo oder was oder wie? Dürfte mich ja einer sagen. So, und soweit ich weiß, ist doch die erste Themenwoche Open Antrag ist doch schon vorbei. Ja, da gab es ja auch das Logbuch zu. Das ist ja brav auf unserem LPT verteilt worden. Der, wenn ich da mal zwischenreden darf, der Antrag ist auch schon was älter. Ah ja, stimmt. Also fürs Plenum, der Antrag ist vom 15. September. Und wir haben jetzt eine Mail, die an etliche Vorstände gegangen ist, jetzt hier als Antrag in die LAV-Sitzung genommen. Und die Mail lautet halt genauso, wie ich sie gerade vorgetragen habe. Und weitere Kommunikation dazu gab es nicht. Und was mich gerade ein bisschen stutzig macht, Open-Antrag, das war so ein Thema, womit wir Themenwochen in der Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Tagen hatten und also zumindest dazu jetzt noch irgendwie so eine Broschüre rauszubringen, ist wahrscheinlich total verspätet. Das heißt schon, diese Broschüre hat es schon gegeben, die ist auf dem LPT auch NRW zumindest verteilt worden, was mit den anderen Landesverbänden ist, weiß ich nicht. Es gibt ein neues Thema für die nächsten Themenwochen und am Logbuch wird schon gearbeitet. Insofern macht das natürlich für die Zukunft Sinn, wie das in der Vergangenheit dann zu handhaben ist, ob das noch nachträglich dann bezahlt werden muss oder wenn wir das viermal in 2015, haha, nein, Quatsch. Also wenn wir einmal 2015 und dann viermal 2016 die 400 Euro bezahlten, wird vielleicht das zurückliegende Log in Sachen Open Antrag im Nachgang bezahlt. Das ergibt sich nicht aus dem Antrag und ich habe da auch keine Kenntnis drüber. Ich würde sagen, wir werden den Michael mal dazu befragen. Ich glaube, unser lieber stellvertretender Pressesprecher, hat da enge Drähte zu, den können wir ansprechend fragen. Ansonsten wird Paki da auch was zu wissen. Ich weiß leider nicht mehr, als dieser Antrag hier beinhaltet. Ich schlage vor, dass wir den schieben. Das würde ich auch befürworten. Hat da jemand was gegen? Dann ist er hiermit geschoben. So, jetzt habe ich gerade eben gesehen, der Schlumpf ist beigetreten. Ist er auch schon hier im Plenum? Ist er schon bei Sprechen? Zumindest auf dem Server habe ich ihn erkannt. Es ging aber nicht nur um den Schlumpf, sondern auch noch um mögliche weitere Vorstände. Der Schlumpf ist noch im Zuhörerraum. Ja, also jetzt ging es mir eben um den Schlumpf, weil wir gerade ja eben einen TO geschoben haben, weil der Schlumpf nicht da war. So, jetzt ist der Schlumpf in Sprechen und deswegen schlage ich vor, wir springen zurück zu dem Antrag vom Schlumpf mit der Nummer 162838. Schlumpf, ich habe gerade schon den Antrag vorgelesen. Nicht 162838, da war ich zu weit oben. 163561 ist ein Antrag. Der Antrag ist schon auf Band aufgenommen und jetzt darfst du dazu nochmal Stellung nehmen, bitte. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfallen, aber das macht ja nichts. Moment. Du bist doch immer bestens vorbereitet. Nee, eben nicht. Ich muss erstmal hin navigieren. Ja. Ja, also ihr habt den ja sicherlich vor 2 Wochen intensiv diskutiert, was ich so mitgekriegt habe. Was steht denn hier noch so? Die Aussage, der LV ist reich, genügt nicht. Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob Bernd da jetzt schon was zu gesagt hat, aber ich nehme mal an, wie reich wir sind, das weiß der deutlich besser als ich. Ne? Ich habe ja nur die Zahlen, die irgendwie im Januar mal im Protokoll standen, wie viele Außenstände wir noch haben. Wenn ihr dann jetzt einen vernünftigen Überblick über die Kohle habt, die wir haben, dann müsst ihr das eh entscheiden. Also ich bin jetzt nicht beleidigt, wenn ihr das ablehnt und trotzdem 80% zahlt. Mir ging es hauptsächlich darum, dass ihr mal darüber nachdenkt, wie wir das dieses Jahr machen. Und die Deadline ist ja Ende November. Und dass da eine Entscheidung getroffen wird in irgendeiner Art und Weise. Und wie gesagt, die konkreten Zahlen weiß der Bernd da 1000-mal besser als ich. Also wenn ich 2 Sachen dazu sagen dürfte. Bernd, bitte. Bastel, danke. Und zwar, wir werden jetzt noch den Ausgleich mit dem Bund fahren. Also das heißt, den Überhang der Mitgliedsbeiträge aus den Vorjahren ausgleichen. Das führt nochmal zum Zahllastsaldo von etwas über 40.000 Euro. Das heißt also 40.000 Euro, die der LV nochmal an den Bund überweisen muss. Dann sind aber die Vorjahre ausgeglichen. Aber auch dann verfügen wir über ausreichend Liquidität. Da hängen nochmal 40.000 bis 50.000 Euro an VKV-Ansprüchen drin. Aber auch dann verfügen wir natürlich noch über Liquidität, die jedermann sehen kann. Wir haben insoweit keine Rückstellung zu bilden für mögliche Rückzahlungsforderungen der Landtagsverwaltung. Wir werden aller Voraussicht nach für die Vorjahre auch nicht in Anspruch genommen werden vom Bund. Da bildet der Bund selber Rückstellungen bezüglich möglicher Rückzahlungsansprüche seitens der Bundestagsverwaltung. Was kommen wird oder womit man rechnen muss, und das kann ich nur einem zukünftigen Schatzmeister hier mit an die Hand geben, ist, dass für 2017 natürlich die Situation sich grundlegend ändert. Und grundlegend ändert heißt, dass auch für 2017 zumindest mal auch im Vorgriff mit möglichst geringen Ausgaben gerechnet werden muss. Wie sich die Landtagsverwaltung dann verhalten wird, das wird sich noch zeigen. Bis dahin ist das Geld quasi frei verfügbar und sollte natürlich auch für entsprechende Wahlkampfaufwendungen zumindest mal ins Kalkül gezogen werden. So, achso, und was ich dann noch ergänzen wollte, ist das, was ich bei der letzten Vorstandssitzung auch sagte. Zwischen 100% und 80% gibt es ja durchaus noch ein paar Grautöne. Ja, vielen Dank, Bernd. Bevor wir darüber abstimmen, gibt es noch weitere Redebeiträge. Ja, völlig egal, ob wir über diesen Vorschlag jetzt abstimmen oder nicht. Selbst wenn die diesen Vorschlag ablehnen, müssten wir explizit auf dieser Vorstandssitzung die Reduktion auf 80% beschließen, weil das muss bis Ende November erfolgt sein. Ja, das sage ich ja. Ich hätte auch noch eine Frage, wenn die Solzkin nicht vorher möchte. Wo du das gerade erwähnt hast, Bernd, wenn wir in 2017 weniger Geld haben, müssen wir aber doch in 2017 in den Länderfinanzausgleich von 2016 einzahlen, also wieder so um die 100.000, oder? Hast du die schon abgezogen? Nein, die habe ich dann natürlich zumindest Stand heute nicht abgezogen. Du hast ja gesagt, wir müssen keine Rückstellung bilden. Wir müssen keine Rückstellung bilden für eventuelle Rückzahlungen an die Landtagsverwaltung. Der Länderfinanzausgleich an den Bund ist natürlich was anderes, da gebe ich dir recht. Wir haben also zwei Wahlen in 2017 zu stemmen. Und Moment mal bitte. Sorry, Manfred. Die Christina war, glaube ich, zuerst dran. Alles gut, Manfred kann sonst erstmal darauf reagieren. Ich stelle das gern zurück. Ja gut, dann Manfred. Ja, Reaktion war ja schon vollständig. Ich weiß nicht, wie viel vom Satz hängen geblieben ist. Wir haben in 2017 zwei Wahlen zu stemmen und wir haben in irgendeiner Weise den Länderfinanzausgleich zu bedienen, zu welchen Prozenten auch immer. Und insofern halte ich den LV NRW nicht für reich, nicht für nachhaltig reich. So, dann darf ich dann wirklich jetzt? Ja, dann mach du mal. Gut, ich habe ja letzte Woche schon mal im Rahmen der Diskussion angeführt, dass sowohl das Land, da sehe ich notwendige, oder da sehe ich, dass es ein bisschen enger wird. Ich bin auch eher beim Schlumpf und war gerade verwundert, dass es geheißen hat, wir bräuchten keine Rückstellung bilden oder NRW bräuchte keine Rückstellung bilden. Interessante Aussage an der Stelle, sage ich jetzt mal, wenn ich mir die Zukunft so anschaue und du selbst schon auf 2017 irgendwie einen Ausblick gewährt hast. Ich habe andererseits auch noch letzte Woche gesagt, dass man natürlich auch sehen muss, dass der Bund selber jetzt auch nicht unbedingt mit Reichtum versehen ist und es dort auch relativ eng wird. Es gab vom vergangenen Jahr auf dieses Jahr eine quasi Halbierung des Budgets auf Bundesebene. Das sind natürlich auch massive Einschnitte. Da muss man natürlich, wie ich schon letzte Woche sagte, eine Abwägung finden, die vielleicht für die Gesamtpartei insgesamt dann auch die beste Lösung ist. Und damit kommen wir zu meiner Frage. Ich hatte ja auch angeregt, dass man diese ganzen Sachen, dass Bernd, du das deinen Kollegen nochmal ein wenig ausführlicher darlegst und ihr auch intern im Vorstand darüber mit diskutiert. Jetzt habe ich eben von Masch gehört, er halte den LV nicht für reich. Inwieweit sind denn die Kollegen, die jetzt nicht Schatzmeister sind, tatsächlich mit sämtlichen Rahmenbedingungen und sämtlichen Zahlen, die in der Zukunft für Bund und Land so auch schon zur Verfügung stehen, inwieweit seid ihr damit vertraut und fällt jetzt eine Basis auf einer fundierten Grundlage an Informationen? Ich gehe mal davon aus, dass die Frage mehr oder weniger direkt an mich geht. Also, nee, eher an die Kollegen. Oh, Entschuldigung. Wer will jetzt sprechen? Ja, meine Aussage ist, glaube ich, schon Aussage genug, um Solzkins Frage zu beantworten. Also ich für meine Person kenne die Zahlen, die hier veröffentlicht werden. Was da in der Zukunft liegt und neu berechnet werden muss, nein, da habe ich keine Ahnung von. Ich halte mich immer nur das, was ich auf den entsprechenden Rechenschaftsberichten oder was ich den entsprechenden Rechenschaftsberichten entnehmen kann und das, was hier an Zahlen veröffentlicht wird. Okay. Ich versuche mal eben hier auch den Pet-Chat eben mit zu berücksichtigen. Da gab es vorhin die Frage, oder gerade eben die Frage, warum denn für die Zahlungen des Landtags keine Rückstellungen gebildet werden müssen. Und da habe ich mal so aus der Hüfte geantwortet, weil die Zahlungen vom Landtag sich auf die Stimmen zur Landtagswahl 2012 begründen, ganz ohne Berücksichtigung auf den Umsatz der Partei in Gänze. Ist das so richtig wiedergegeben, Bernd? Das ist exakt so. So, wer zur Kasse in Anführungszeichen gebeten werden kann, ist der Bund, aber nicht der LV in dem Zusammenhang. So, und ich möchte das auch nicht so stehen lassen, damit das hier nicht, zu falschen Vorstellungen oder Auffassungen führt. Also es ist ein Unterschied zwischen Rückstellungen, es gibt einen Unterschied zwischen Rückstellungen und Rücklagen. Rückstellung ist das, von dem ich weiß, dass es kommen wird, dass es mich belasten wird. Und Rücklagen ist das, was ich anspare quasi für Ausgaben, die ich gerne machen möchte in der Zukunft. Das heißt also Wahlkämpfe. Ja, die ich irgendwann mal in 1, 2, 3, 4 Jahren stattfinden lassen möchte, dafür bilde ich Rücklagen. Wenn ich aber heute weiß, dass ich aus 2014, als Beispiel aus 2014 einen Anspruch der Landtagsverwaltung gegen den LV habe oder kommen wird, der meinetwegen in 2016, 2017 kommt, dann bilde ich dafür Rückstellungen, weil das Aufwendungen sind, dem Grunde nach und zumindest mal der ungefähren Höhe nach tatsächlich auch stattfinden werden. Während auf Rücklagen habe ich ganz andere Einflüsse, weil ich kann selber, sagen wir mal so, selber steuern, wie teuer so ein Wahlkampf nachher wird. Ist das halbwegs klar geworden? So, und wenn der Bund mich belastet, dann werde ich, wenn vom Bund nichts kommt, ich weiß, dass der Bund auch keine Rückstellung bildet dafür, wohl aber Geld zurücklegt, das heißt Liquidität anspart für mögliche Inanspruchnahmen. Ob das finanziell so richtig ist, das möchte ich an der Stelle gar nicht weiter erläutern, aber das ist zumindest mal die Auswirkung auf den LV. Darf ich da kurz was drauf sagen? Ich bitte darum. Mir ist sehr wohl und ich danke auch dir nochmal an der Stelle für diese Differenzierung zwischen Rücklagen und Rückstellungen und die Frage ist da auch, ob da nicht auch im Bund der Sprachgebrauch dann ein ungünstiger ist, sage ich mal, wenn man davon Rücklagen spricht, weil müssten es nicht viel mehr Rückstellungen sein, wenn absehbar ist, dass dort eine Verbindlichkeit entsteht und gerade gemäß des Imparitätsprinzips, was auch zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zählt, was besagt, dass, also Imparitätsprinzip heißt Ungleichbehandlung von Schulden und antizipierten Schulden und antizipierten Erfolgen, insofern als dass Erfolge, die in der Zukunft liegen, nicht in den Büchern erfasst werden dürfen. Schulden hingegen müssen zwingend eigentlich erfasst werden. Und insofern, ich bin da nicht sicher, ob wir da nicht Rückstellungen aufgrund auch einer gewissen Risikovorsorge bilden sollten. Aber das müsste dann gegebenenfalls auch mal mit dem Bund noch diskutiert werden, sofern die da tatsächlich von Rücklagen sprechen. Die dann, wie du ja schon gesagt hast, eher für so Nice-to-have-Dinge wären, wie wir haben nochmal schön Geld für einen Wahlkampf. Du bringst da gerade noch einen dritten Begriff mit rein, glaube ich. Schulden, also Verbindlichkeiten, sind nochmal eine Extraposition. Dann wären das jetzt schon drei Sachen, über die wir sprechen. Nämlich Verbindlichkeiten. Wer will sprechen? Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, sie liegen nur in der Zukunft. Nein, nee, nicht so richtig, nicht so wirklich. Leute, das ist nicht zielführend hier. Das können wir gerne im Anschluss, können wir die BWL-Diskussion fortführen. Das ist zum Teil halb richtig, zum Teil viertel richtig und so weiter. Aber das führt uns hier jetzt nicht weiter. Ich habe seitens des Bundes keinerlei Inanspruchnahme signalisiert oder auch nur gesagt bekommen, weder dem Grunde nach noch einer Zahl nach. Deswegen habe ich gar keine Möglichkeiten, irgendeine Rückstellung zu bilden. So, ich weiß, dass ab 2017 vorerst keine Kohle ausgegeben werden kann. Das heißt, alles, was wir in 2017, das ist zumindest meine Empfehlung, sagen wir es mal so, natürlich kann Kohle ausgegeben werden, wenn der Schatzmeister sagt, ja, wir hauen mal richtig einen drauf, dann kann das passieren. Dann muss man halt im Zweifel nur sehen, was dann in der Folge passiert. Davon abgesehen, ich würde empfehlen, ab 2017 erstmal kein Geld oder so wenig wie möglich auszugeben. Dann heißt das zwingend aber, dass alles, was ich für 2017 in einen Wahlkampf investieren will, in 2015, also quasi heute, und in 2016 angespart werden muss. Und angespart, wohlgemerkt angespart, halt eben nicht zurückgestellt. Da lege ich schon Wert drauf, weil das in der Tat, das weiß die Solzke natürlich auch, in der Tat ein klar definierter und feststehender Begriff ist. Das heißt, wir müssten alles, was wir dann investieren wollen, jetzt ansparen. So, nochmal, wir diskutieren um eine Differenz von ca. 30.000 Euro. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Das ist die Dimension des Unterschiedes zwischen 100 und den 80%. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist angemessen des Reichtums in Anführungszeichen, wohlgemerkt. Auch dazu sage ich gleich noch was. Ist das jetzt keine Summe, die uns aufregen muss? Das kann man so sehen. Das kann man selbstverständlich auch anders sehen. Ich schließe mich hier auch natürlich auch dem Stahlrahmen und dem Marsch an. Natürlich ist das nichts mit Reichtum. Und wenn jemand diese Dimension als reich empfindet, gut, das mag so sein. Andere Leute werden das als arme Schlucker empfinden. Das ist immer eine Frage der Sichtweise. Ich will mich auf diese Diskussion auch hier nicht einlassen, ob das reich oder nicht reich ist. Wir haben eine bestimmte Summe zur Verfügung, mit der müssen wir wirtschaften, mit der müssen wir umgehen. Ich würde ganz gern, auch wenn es unbeliebt und vielleicht auch unbequem ist, auch noch die Schattenseite dieses Antrags ganz kurz ansprechen. Dahinter steht natürlich auch immer ein politischer Wille. Wollen wir den Bund mit gerade eben genannten 30.000 Euro stützen? Oder wollen wir hier im Landesverband die 30.000 Euro zur Verfügung haben? Ich möchte das jetzt nicht on top stellen, aber das ist natürlich auch eine Komponente, die bei diesem Antrag eine Rolle spielt. Das ist jetzt hier alles sehr sachlich diskutiert worden. Und ich weiß auch, dass der Bernd hat es vorhin schon gesagt, dass die Mittel auf Bundesebene momentan in Strukturen gegossen werden. Wir haben Diskussionen darüber, was quasi Grundausstattung der Partei, was Verwaltung und auch IT betrifft zum Beispiel, sein soll. Und das muss natürlich finanziert werden und von daher spielt das auch damit rein. Wenn wir an anderer Stelle, dieses Schatzmeister-Team meine ich jetzt damit, entscheiden, dass gewisse Mittel halt vom Länder, also nicht verteilt werden, sondern zur Deckung von Kosten auf Bundesebene genutzt werden, dann müssen wir natürlich diese 30.000 Euro, die es zusätzlich oder weniger zu verteilen gibt, dementsprechend auch bewerten, meine ich zumindest. Will noch jemand was dazu sagen? Sonst würde ich jetzt fragen, ob wir darüber abstimmen, den schieben oder was auch immer. Ja, ich hätte gerne ein Schlusswort. Stumpf, bitteschön. Okay, ich habe das jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, Bernd, was du gerade zu diesem laufenden Jahr 2017 gesagt hast. Aber ich habe mir gerade eben schnell die Festsetzung staatlicher Mittel vom Deutschen Bundestag gezogen. Und zwar für irgend so ein Jahr. Und gesehen, dass die, wenn man es jetzt auf 2017 beziehen würde, dann würden die im Januar 2018 so eine Rechnung machen und die Abschlagszahlungen, die in 2017 gelaufen sind, werden dann im Ende Januar 2018, wird geguckt, welche Wahlen waren in dem Jahr und dann werden Schlusszahlungen oder Rückforderungen für 2017 gestellt. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir keine 8% mehr holen, dann wird das Land entweder die Abschlagszahlungen reduzieren oder uns weiter Kohle zulaufen lassen und die dann im Januar, Ende Januar zurückfordern. Also ich denke schon, dass wir in 2017, sobald die Wahl gelaufen ist, von der Landtagsverwaltung einen geänderten Bescheid kriegen werden und dass die ihre Abschlagszahlungen in dem Moment runterfahren werden. Ob es da noch Rückforderungen gibt oder nicht, das hängt mit Sicherheit davon ab, wann die Wahl ist. Ne? Wenn die Wahl in der Mitte des Jahres ist, und wir haben schon die Hälfte der Kohle gekriegt auf 8% und plötzlich machen wir nur noch 2%. Gibt es garantiert danach eine Rückforderung. Das kann man sich ausrechnen. Okay, das war das. Ansonsten zum Antrag selbst. Ihr könnt den auch gerne ändern auf 80%. Stahlrabe hat ja gesagt, wenn, dann muss das jetzt oder bis Ende des Monats definitiv beschlossen werden. Mir ist das echt ziemlich egal, ob ihr 80, 90 oder 100% beschließt. Ihr müsst das wissen mit dem Geld und ob wir diese 30.000 Euro haben oder nicht. Und ihr entscheidet da über diese Kohle. So, und wie gesagt, ich bin da kein Böse, wenn ihr den Antrag jetzt irgendwie ablehnt und morgen einen Umlauf macht über 80%, ist auch in Ordnung. Das war es soweit. Danke. Von meiner Seite noch eine Verständnisfrage, weil das eben so klang, als würden die 30.000 Euro nur dem Bund zufließen und nicht auch in die anderen Länder verteilt werden. Ist das so oder ist es anders? Nein, das hängt davon ab, wie die Grundversorgung beschlossen wird. Also im Augenblick befürchte ich, nicht befürchte ich, oder im Augenblick könnte ich davon ausgehen, dass das Geld quasi vollständig dort aufgebraucht wird. Aber das hängt ein bisschen davon ab, auch darauf habe ich noch zumindest mal ein 17. Einfluss. Das hängt ein bisschen davon ab, was die, ich sag mal so, was die Budgetberechnung, Vorausberechnung des Bundes ergeben. Ganz kurz zu Schlumpf noch, ich wollte jetzt nicht, dass dein Schlusswort, das ich sehr gut fand, da ist völlig richtig. Also Rückstellungen und Rückzahlungen werden dann wahrscheinlich ab 2017 kommen, ja. Und das ist ja das, wo ich sagte, ich würde ab 2017 meinem möglichen Nachfolger, mir selber, was auch immer, keine Ahnung, was dann, wie die Situation dann aussieht, empfehlen halt ab 2017 auf die ganz klar auf die Ausgabenbremse zu treten. Ihr wisst, dass wir alle langlaufenden Verträge halt eben mit Abschluss Landtagswahl geschlossen haben, sodass also auch langfristige oder langlaufende Verbindlichkeitsverpflichtungen halt dann nicht mehr passieren. Das ist auch sinnvoll, das ist auch richtig so. Bitte auch noch zu bedenken, dass wir auch im nächsten Jahr nochmal eine Zahlung an den Bund haben. Also das in diesem Jahr ist auch nicht das Letzte, was passiert, sondern das geht ja auch im nächsten Jahr weiter. Und ich möchte vielleicht zur Abstimmung mal meinen Standpunkt klar machen. Also ich bin Schatzmeister des Landesverbandes NRV, fühle mich von daher eher in der Verpflichtung dem Landesverband NRV, also Nordrhein-Westfalen gegenüber, würde aufgrund dessen halt dafür plädieren, so wenig Geld auszugeben wie möglich, damit wir, damit einfach so viel Mittel wie möglich bei uns im Land bleiben, mit dem wir wahlkampftechnisch oder politisch was anfangen können. Okay, vielen Dank für die Schlussworte. Der Daniel hat ja vorhin gesagt, dass wir zumindest einen Beschluss fassen müssen bis Ende des Monats, wie wir in Summe mit der Sache umgehen. Jetzt geht es erstmal um diesen Antrag vom Schlumpf und ich würde dann jetzt zur Abstimmung kommen. Im Pad stehen bereits dagegen Manfred, Bastel und Ralf. Es fehlen noch Daniel. Hat sich gerade eingetragen. Steht drin. Und Bernd. Achso, ich trage gerade ein und ich würde gerne auf Unnamed gerade noch, der in diesem schönen Meer-Türkis-Farben da geschrieben hat. Ja, normalerweise bräuchtest du halt auch die Bedarfe des Bundes, das ist richtig. Nur die kriege ich nicht. Die kriegen wir auch nicht bis zum 30. Die kriegen wir auch nicht verbindlich, sondern auch da kriegen wir höchstens eine grobe Einschätzung. Und erschwerend möchte ich da mal hinzufügen, wenn wir das jetzt beschließen, dass wir die 30.000 abgeben an den Bund und der Bund erst danach den Bedarf ermittelt, dann wird alleine die Tatsache, dass diese 30.000 zur Verfügung stehen, Begehrlichkeiten wieder wecken und das macht das für uns völlig unkalkulierbar. Ich möchte auch die Diskussion ist eigentlich abgeschlossen. Es fehlt noch die Stimme von Bernd. Was heißt jetzt dafür dagegen? Dagegen heißt, wir bleiben bei 80%. Nein, dagegen heißt erstmal, dass wir den Antrag vom Schlumpf ablehnen. Und das, was der Schlumpf da als Antrag gestellt hat, passiert automatisch, wenn wir nicht nochmal explizit einen Antrag beschließen, auf 80% oder einen anderen Wert zu reduzieren. Genau so. Ja, okay, war ein bisschen unsauber. Okay. Also wir reduzieren nicht auf. Also der Antrag lautet: Der LAV NRW möge beschließen, dieses Jahr die Einzahlung in den Länderfinanzausgleich nach Bundessatzung nicht auf 80% zu senken. Und wenn wir dagegen sind, dann senken wir dann doch auf 80%. Oder nein. Zumindest auf ein. Also, oder wir. Hallo? Doch, natürlich. Nein, dann müssen wir noch eine Entscheidung treffen, ob wir senken wollen. Und wenn wir senken wollen, müssen wir das beantragen. Oder. Müssen wir das beschließen bis zum Ende diesen Monats? Bastel, okay. Das ist genau das. Also Moment, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir den gesamten Antrag ablehnen und nicht abstimmen und eine eigene Formulierung beschließen, wie wir mit dem Länderfinanzausgleich umgehen. Genau das ist nämlich auch schon vor 2 Wochen so diskutiert oder so mal evaluiert worden. Ich finde, wir können durchaus unsere Abstimmung hier stehen lassen, weil das ja auch letztlich darstellt, was wir insgesamt von einer Absenkung im Moment halten. Und das würde sich ja dann auch in einem Antrag und einem Beschluss, den wir noch treffen würden, wenn wir es tun, bis zum Ende des Monats genauso ausdrücken. Insofern brauchen wir den Antrag, nachdem der jetzt so durchgekaut ist und wir alle unsere Stimme abgegeben haben, nicht ablehnen. Ja, okay. Also die Stimmen sind im Pad auch schon eingetragen. Dagegen sind Manfred, Wastel, Ralf, Stahlrabe und Bernd. Und somit ist der Antrag abgelehnt. Und wir werden zum weiteren Vorgehen in diesem Thema unsere Meinung noch kundtun. Dann käme ich jetzt zum nächsten Antrag. Der nächste Antrag ist ein Finanzantrag. Den hatten wir schon. Das war der von Michael. Ich scroll weiter. Der nächste Antrag ist ein Finanzantrag mit der Nummer 164742. Es geht dabei um die Beschaffung von Roll-Ups. Also für diejenigen, die es nicht kennen, das sind so Rollos, die man halt nicht von oben nach unten zieht, sondern die man irgendwo auf die Bühne stellt und dann hochziehen kann. Das sind also so Art Stellwände oder zumindest so Plakate, die man quasi irgendwo hinstellen kann. Und der Antrag lautet: Hallo lieber Vorstand, hiermit stelle ich folgenden Antrag. Der Landesvorstand möge beschließen, dass für den Landesverband 4 Roll-Ups für den Landesverband beschafft werden. Hierfür wird ein Budget von 200 oder 300 Euro zur Verfügung gestellt. Roll-Ups gibt es nach einer kurzen Internetrecherche bereits ab 45 Euro bei, und dann kommt ein Link, zu kaufen. Gegebenenfalls gibt man auch mehr aus, zwecks besserer Qualität. Sie eignen sich gut für den Einsatz auf Veranstaltungen. Gesehen habe ich solch ein Roll-Up der Piraten Hessen. Vielleicht liegt hier auch eine Designvorlage vor. Liebe Grüße, Moritz, also known as Limo. Ist der Limo hier? Das ist der Fall. Hallo Limo, wunderschön, dass du hier bist. Finde ich toll. Magst du dazu noch was sagen? Ja, tatsächlich kann ich dazu gar nicht so viel mehr sagen. Ich habe das in Hessen gesehen, fand das eine super Sache und dachte, wir könnten uns mal Gedanken darüber machen, ob wir das auch haben wollen oder nicht. Also ich finde das für Veranstaltungen wirklich super, da es wirklich wenig Transportaufwand ist, eine schöne optische Sache ist, auch wenn man irgendwie streamen will oder auch Fotos machen will, ist das als Hintergrund ganz nett. Man kann sich dann überlegen, ob man dann mehrere nebeneinander stellen kann oder die halt einzeln irgendwie aufstellt. Ich finde das einfach, fand ich eine gute Idee und wollte das mal hier einbringen. Aus was für Material sind die? Die sind im Regelfall irgendwie aus einem Kunststoff, würde ich jetzt sagen. Das ist halt so eine bedruckte Plane. Oder ja, das ist so ein bisschen qualitätsabhängig, was für man da genau kauft. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Dicken und sowas. Also ich glaube, dass wir von diesen Dingern nicht als LV welche haben, aber die Fraktion hat welche, zum Beispiel im Landtag rumstehen. Und der Bund hat, glaube ich, auch so ein paar Sachen, die in die Richtung gehen. Das sind letztendlich bedruckte, luftdurchlässige, aber winddichte Textilien, die man halt recht einfach transportieren kann. Haben eine Länge, die irgendwie von 80 cm reicht bis hin zu 2 Meter noch was. Gibt es also in mehreren Größen. Und die kannst du dann halt irgendwie quasi aus dem Kasten rausziehen und dann stehen die von selbst. Die haben halt im Hintergrund so eine Art Ziehharmonika-System, die dann halt selbsttragend sind. Und ich kenne sowas. Ist halt für Innenraumdekoration ganz gut geeignet. Und ja, im Grunde genommen kann man sowas gut gebrauchen. Ich würde sowas aber persönlich erst dann anschaffen wollen, wenn man es auch direkt nutzen kann und einen Zweck dafür hat. Und ich wüsste auch nicht, was man da jetzt draufdrucken sollte für den LVNRW. Vielleicht hast du ja noch eine Idee dazu, Limo. Ja, ich würde da gar nicht so viel mehr draufdrucken, als im Endeffekt unser Logo und Landesverband NRW oder irgendwie. Aber ich bin auch kein Designer. Also Bei den Hessen stand da auch nicht so richtig viel mehr drauf. Es war einfach halt der Schriftzug und ja, halt, dass man weiß, hier sind jetzt die Piraten am Start. Ich spiele jetzt wieder den Spielverderber. Ich finde sowas toll, aber ich erinnere mich, dass wir in der Vergangenheit ganz oft Dinge angeschafft haben, die ganz toll waren, die man auch sehr gut hätte gebrauchen können, die aber nie zum Einsatz gekommen sind. Und zwar so lange nicht, bis man sie wirklich nicht mehr gebrauchen konnte. Wenn wir sowas anschaffen, wer nutzt das dann tatsächlich? Da würde ich die Vaku gerne zuhören. Ja, eigentlich wie es im Antrag steht, ne? Also wir können die nutzen auf den LPTs und auf den TDPAs in erster Linie. Und ich habe auch, als ich den Antrag gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, wo sind die dann und wo holt man die dann her? Das Einfachste wäre, die in der LGS zu deponieren. Also volumenmäßig ist das ja wahrscheinlich nicht so das Ding, da wird man ein Plätzchen im Keller finden, oder? Richtig. Das ist ja wie eine Leinwand. Ja, das kriegt man sicherlich da unter. Also das heißt, die stehen dann mehr oder weniger unter der Ägide des Event-Teams. Ja, kann man so sagen. Ich meine, in der LGS machen die Sinn, da kann man auch meins aufstellen, wenn dort eine Veranstaltung ist. Also so wenig Nutzen hätten wir für die Dinge eigentlich nicht. Na gut, das ist ja schon eine gute Antwort auf die Frage. Das stützt auch die Aussage zu meiner... Tommy, bitteschön. Ja, danke. Ich habe mir das angehört. Ich weiß, wie die Dinger aussehen. Sie werden gelagert. Sie müssen hin- und zurücktransportiert werden. Und es erschließt sich mir, ganz ehrlich gesagt, keinerlei Nutzen, außer dass sie da rumstehen. Auch auf dem LPT oder auf dem TDPA oder was. Sie stehen dann da. Toll. Und dann? Ich halte dann eine Ausgabe von 200 bis 300 € für einfach nicht sehr sinnvoll. Vielen Dank, Sammy. Buddy, bitte. Absolute Gegenrede zu Sammy. Ich habe 8 Wochen hin und her telefoniert, um ein vernünftiges Bühnenbild für den letzten LPT zu bekommen, auch wenn wir nur den WDR da hatten. Und finde die Dinger mehr als super geeignet und besser einsetzbar, um einen professionelleren Eindruck zu hinterlassen. Ja, vielen Dank, Buddy. Limo, du willst was sagen dazu? Genau, also das war auch so ein bisschen mit der Hintergrund, da ich auch im LPT so ein bisschen mitgewirkt habe in der AG Events, dass wir da die Diskussion schon hatten, wie wir das machen. Und da fand ich das ganz praktisch, dass man das da auch nutzen könnte, einfach. Und ja, gerade hinter so einem Redner oder so macht sich das eigentlich auch ganz schick, wenn man dann irgendwo nochmal was stehen hat, wo dann auch noch unser Logo mit drauf ist, wo man, wenn man ein Bild macht oder wenn die Kamera drauf gehalten wird, auch sieht, da spricht jetzt gerade ein Pirat. Okay, also ich habe sowas immer ganz vernünftig angesehen, wenn man im Hintergrund ein Piratenlogo hat, wenn man einen Piraten fotografiert und das dementsprechend auch zur Geltung kommen soll. Die haben dafür immer einfach so eine Fahne genommen, die man dann irgendwie an die Wand gepappt hat. Und wenn man dann irgendwie das Foto so gemacht hat, dass man irgendwie die Klebestreifen nicht sieht, dann war es völlig okay. Ich weiß nicht, ob man dafür nochmal irgendwie 50 € ausgeben muss, dass man irgendwie 2 oder 3 im Jahr so einen Kasten aus dem Keller holt, der dann transportiert werden muss, um das dann irgendwo aufzustellen. Und normalerweise ist es ja so, dass ein Bühnenbild von LPT zu LPT auch verschieden ist und nicht einheitlich gestaltet wird. Allein schon, weil es die Bühne nicht hergibt, das immer gleich aufzubauen. Und also ich weiß nicht, also es ist ein nettes Ding, so ein Ding zu haben, wenn es denn dann auch vor Ort ist. Aber es das extra anzuschaffen, da habe ich halt, wie auch schon im Pad geschrieben, Bedenken. Ich würde mich da tatsächlich enthalten und so ein Ding halt kaufen, wenn man halt sich auf einen LPT irgendwie einschießt, wo man so ein Ding gebrauchen kann. Sonst würde ich sowas wahrscheinlich im Keller am Verstauben sehen. Gut, ich finde, dass die Dinger sehr gut und in allen möglichen Situationen einsetzbar sind. Hab allerdings das kleine Bedenken, wenn die in der LGS gelagert sind, werden die Leute den Weg scheuen und die dann nicht so sehr oft zum Einsatz bringen. Dennoch würde ich hier dafür stimmen. Also wir können ja auf jeden Fall das Budget dafür beschließen. Das heißt ja nicht, dass wir sofort loslaufen müssen und die Dinger bestellen. Wenn wir das die Teile brauchen und müssen erst dann wieder Budgetanträge stellen, dann dauert das möglicherweise wieder zu lange. Und das, was Masch gesagt hat, das hast du eigentlich bei jedem Standort. Wenn wir das ins Techniklager Essen schaffen, haben wir das gleiche Problem, nur auf andere Art und Weise. Darf ich folgende Anmerkung machen? Für ein LPT brauchen wir sowas sicher nicht, da können wir andere Dekorationsartikel finden. Diese Dinge eignen sich hervorragend, wenn ein Pirat auf einer Veranstaltung spricht, wo die Piraten zum Beispiel Mitorganisatoren sind, dann kann man so ein Ding zack hinten auf den LKW stellen, bevor man seine Rede hält. Oder man kann in einer Podiumsdiskussion gucken, ob man das Ding hinter sich stellen kann, dass jeder weiß, hier sitzt ein Pirat. Dann wäre sozusagen der geeignete Mensch, der das unterm Arm haben sollte und bei sich umliegen, was weiß ich, zum Beispiel ein Vorstand, der öfter irgendwo Vorträge, Reden oder sonst was hält. Dafür sind die Dinger gut. Auf dem LPT finden wir anderes Dekomaterial. Da sehe ich dann die Notwendigkeit nicht so. Okay, ich versuche es mal ganz kurz für mich auf den Punkt zu bringen. Zusammengefasst würde ich sagen, dass wir die Dinger anschaffen sollten, auf jeden Fall. Wenn denn dann diese Dinger überall dort verfügbar sind, wo Piraten irgendwann mal irgendwo auf einer Bühne stehen. Und es ist gerade kein LPT. Dann überspitze ich mal eben kurz den Antrag und schlage vor, dass wir halt nicht ein, zwei oder drei davon kaufen, sondern 20. Und überall dort, wo noch KVs oder VKVs richtig aktiv sind, sollte so ein Ding vorhanden sein. Richtig? Das wäre genial, allerdings anzuschaffen durch die KV, aber das ist jetzt nicht Inhalt des Antrages. Nee, aber mit dem Hintergrund würde ich diesen Antrag ablehnen. Nimm nochmal bitte die Larian dran. Wäre nett. Die Roll-Ups sind meines Erachtens auch sehr stark im Motiv gebunden, weil die werden ja einmal bedruckt und sie sind leider sehr windempfindlich. Die sind also nur geeignet für den Zweck, für den sie ursprünglich gemacht wurden, müssen dafür extrem neutral gehalten werden. Da wäre ein Kundenstopper, der zum selben Preis erhältlich ist, wesentlich besser, denn der kann immer wieder mit einem neuen Plakat bestückt werden. Und wenn man was haben will, was leicht zu transportieren ist, überall aufgestellt werden kann, dann lege ich euch eine Beach Flag ans Herz, denn die kann man auch draußen aufstellen, ohne dass der erste Wind sie umschweißt. Die ist aber genauso schön innen auf einer Bühne. Und das hat allerdings auch wieder, die muss neutral sein, in dem Sinne, dass es wirklich nicht auf ein Thema bezogen ist, sondern nur ein Piratensignet hat, sodass es wirklich nur anzeigt, jo, hier spricht ein Pirat. Okay, vielen Dank, Larian. Ich glaube, dass wir dazu genug gesprochen haben und genug Meinung gehört haben und mag aber noch darauf hinweisen, dass so ein Roll-Up wohl mehr als Hintergrund im Indoor-Bereich Verwendung finden könnte. Gibt es noch weiteren Redebedarf oder kann ich zur Abstimmung kommen? Dann komme ich zur Abstimmung. Ich gehe von oben nach unten. Manfred. Entschuldigung, ich habe den Mund voll. Ich bin dafür. Ralf. Ich wäre tatsächlich auch dafür. Daniel. Ich bin auch dafür. Bernd. Ich enthalte mich. Ich enthalte mich auch mit dem Hinweis darauf, dass ich den Antrag grundsätzlich gut finde, aber dass es halt einen konkreten Anlass dafür braucht, dass ich das Geld dafür ausgeben wollte. Somit ist der Antrag angenommen. Wie Stahlrab ja schon sagte, man muss ja nicht sofort kaufen und wir haben 4 LPTs nächstes Jahr, ne? Darf ich nochmal was anmerken? Einen Moment nochmal. Also das mit dem Budget und dem Hinweis von Stahlrabe, das mag nett gewesen sein, aber der Antrag heißt, dass der LV beschließt, dass für den LV 4 Roll-Ups beschafft werden und kein Budget dafür beschlossen wird. Nur nochmal als Abschluss dazu. Ja, und ja. Außerhalb des Tagesordnungspunkts darf nochmal der Limo was gerne zu sagen. Ich habe da jetzt reingeschrieben gehabt, 200 oder 300 Euro, da müsstet ihr vielleicht euch entscheiden noch, wenn ihr das annehmen wolltet. Abgesehen davon fehlt da ein Umsetzungsverantwortlicher. Das heißt, wir müssen uns auch mal darüber unterhalten, wer kauft die Dinger und wie lange ist der Antrag gültig? Normalerweise 6 Monate. Ich glaube, die 6 Monate gelten nur für VKVs, oder? Das ist ein Antrag an den LAFO. Ja, und wer? Ja, der LAFO wird sich jetzt mit diesem Antrag beschäftigen, wird Angebote einholen und das beste Angebot raussuchen und 4 Rollups beschaffen mit einem Logo und einer Bedruckung, die wir für geeignet halten. Und es geht nicht darum, Geld dafür vorzuhalten, sondern wir haben den Antrag beschlossen. Wir müssen aber, wie der Larian schon gesagt hat, durchaus die beiden angebotenen Zahlen von 200 bzw. 300 Euro auch entscheiden. Insofern muss der Antrag unten nochmal umgestaltet werden. Ja, das ist zu spät eigentlich. Dann haben wir einen formalen Fehler. Das kann natürlich auch ein paar Monate dauern. Ja, na klar. Der Daniel schreibt das gerade im Chat, im Mumble, dass ein Beschluss des LAFOs umzusetzen auch gerne mal ein paar Monate dauern kann. Ja, aber der Antrag ist beschlossen und wir werden 4 Rollups anschaffen. Nicht 3, nicht 5, sondern 4. Und wir haben auch nicht auf 200 oder 300 Euro uns entschieden, sondern wir haben den Antrag einfach angenommen. So ist es nun mal. So, jetzt sehen wir zu, dass die Vorstandssitzung hier nicht 2 oder 3 Monate dauert. Da ist noch Bali und Sami drin und dann sollten wir weiterkommen zum nächsten Antrag. Ja, Sami und Bali können gerne zum nächsten Tagesordnungspunkt sprechen, wenn sie denn wollen. Dieser TO ist abgeschlossen. Der nächste Antrag lautet mit der Nummer 164935. Positive Konnotation von Anträgen. Antragsteller ist Babak. Und der Antrag lautet: Hiermit beantrage ich, dass der Vorstand der Piratenpartei NRW von nun an Anträge, Positionierungen und Beschlüsse grundsätzlich positiv konnotiert formuliert beschließen soll. In der Beschreibung steht noch: In der Vergangenheit wurde sich immer wieder abgegrenzt und Dinge abgelehnt. Die daraus resultierende Sichtweise auf die Piraten wurde zu einer, dass die Piratenpartei eine Gruppe von Blockierern und Ablehnern sei. Auch sind bei der Annahme von negativ konnotierten Anträgen die Intention immer wieder nicht sauber dargestellt worden, was sehr zum Unmut bei den Mitgliedern geführt hat. Die Grundlage der Piraten, Herausforderungen anzugehen und Lösungen zu produzieren, die auch durch die Überprüfung völlig neuer Ansätze entstehen, ist im Zuge dieser dauernden Vorgehensweise von negativer Positionierung und Abgrenzung nicht mehr im Sichtfeld der Menschen. Aus diesem Grund soll versucht werden, alle Anträge, Positionspapiere und Beschlüsse so zu formulieren und abzustimmen, dass sie eine positive und negative Aussage enthalten. Gibt es da Redebeiträge zu? Ja, ich finde den Antrag fantastisch. Die Intention und die Absicht, die dahinter steckt, ist ganz toll. Stoße mich aber so ein bisschen an der Begrifflichkeit grundsätzlich, weil ich glaube, dass es durchaus Sachen, die wir nicht positiv formulieren können werden, auch wenn das hoffentlich die Ausnahme ist. Und insofern halte ich den Antrag, und ich beziehe mich jetzt ausschließlich auf den einen Satz, der den Antrag ausmacht, für nicht haft und zu 100% umsetzbar. Und wenn wir das jetzt so beschlossen, würden wir uns angreifbar machen. Und wir wissen ja, dass die Möglichkeit, angegriffen zu werden, durchaus auch gerne genutzt wird. Und insofern würde ich empfehlen, den abzulehnen, wenn man sich auch trotzdem annähernd grundsätzlich versucht, genauso zu verhalten, wie Babak das hier vorschlägt. Weil da stehe ich sehr hinter. Wir dürfen nicht die Neinsagerpartei sein, bleiben, werden, wie auch immer, sondern wir müssen positiv die Dinge benennen und gestalten. Lass doch den Babak auch mal seinen Antrag verteidigen. Ja, Masch, danke. Dank dir erstmal, Masch, du hast an der Stelle einen kleinen Unterschied nicht erkannt. Und zwar steht tatsächlich da drinne grundsätzlich. Grundsätzlich bedeutet erstmal, dass man vom Grundsatz her die Anträge positiv formulieren soll. Soll. Das heißt, ich habe hier eine Ausnahme. Diese Ausnahme ist genau für den Fall gedacht, dass es, wie du auch selber schon sagtest, selten, aber es kann passieren, dass man sich gegen etwas explizit aussprechen muss. Genau aus diesem Grund besteht dieser Satz aus genau diesen zwei Komponenten, sprachlich wie auch grammatikalisch, dass man einen Antrag so weit als möglich immer versucht, positiv darzustellen. Aber wenn das nicht klappt, braucht man sich an der Stelle keinen Beinbruch zuzulegen oder sich einen Knoten in den Hals zu machen, sondern kann an der Stelle auch sagen, es geht nicht und macht einen negativen. Ich habe halt in der Vergangenheit extrem häufig gerade die negativen Anträge mir angeguckt und habe gedacht, so funktioniert es gar nicht. Aber dann habe ich versucht, die ganzen positiv konnotiert zu formulieren und tatsächlich, das hätte funktioniert und tatsächlich, dann wäre auch die Intention, die ja in diesen Anträgen häufig versteckt ist, sauber zur Geltung gekommen. Nur, wenn sich jemand so einen Antrag hinschmeißt und nicht mal ansatzweise darüber nachdenkt, was er denn will, sondern einfach nur blockiert und sagt, ich will nicht, und das dann formuliert, dann ist es sehr häufig so, dass die tatsächliche Intention oder das Positive, das aus dem Ganzen herauskommen soll, nicht mehr gesehen werden kann. Und aus diesem Grund sollen sich die Leute, wenn sie einen Antrag schreiben, darum bemühen, ihn positiv zu stellen. Deswegen grundsätzlich positiv, aber ja, den Rest kennt. Es wäre, wenn ich das kurz anmerken darf, entschuldige bitte, Daniel, es wäre sicherlich einfacher, also ich finde es unheimlich abstrakt. Ich kann mit dem Antrag so auch nicht so wirklich viel anfangen. Ich verstehe, ich glaube, die Intention zu verstehen, die dahinter steckt, aber es wäre sicherlich einfacher gewesen, auch verständlicher gewesen, wenn du zum Beispiel ein Beispiel angefügt hättest. Also von, sagen wir, vorher, nachher oder positiv, negativ oder sowas. Der Antrag hat auch alleine schon einen kleinen Formfehler. Der Vorstand ist dafür überhaupt nicht zuständig. Anträge werden an uns gestellt und die Anträge werden abgestimmt. Und ob Antragsteller Anträge positiv oder negativ formulieren, obliegt alleine ihnen. Und nur aufgrund der Formulierung wird der Vorstand einen Antrag nicht ablehnen oder annehmen, sondern er wird inhaltlich bewerten. Also, ja. Da bist du, glaube ich, aber irgendwie in der falschen Richtung unterwegs. Hallo, ich mache immer noch so ein bisschen die Versammlungsleitung und versuche, die Redebeiträge so ein bisschen zu koordinieren. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Vorstand sich seine Meinung gebildet hat und kein großartiger Redebedarf existiert. Ist da jemand anderer Meinung? Ja. Manfred, bitte. Danke. Stahlraber hat gerade gesagt, dass wir da keinen Einfluss drauf nehmen können, aber der Antrag beinhaltet ja nur, dass der Vorstand von nun an entsprechend handeln soll. Das bezieht sich nicht auf Anträge aus Gliederungen, über die wir irgendwie abstimmen sollen. Ja, ich widerspreche dir da. Da steht nicht, dass die vom Vorstand formulierten Anträge positiv konnotiert werden sollen, sondern dass die vom Vorstand beschlossenen Anträge positiv konnotiert formuliert beschlossen werden sollen. Ja, ich lasse mich gerne korrigieren, du hast recht. Ja, aber es geht auch nicht darum. Besteht denn dann jetzt noch großartig Redebedarf? Ja, ich hätte noch einen. Ja, bitte, Manfred. Babak, kannst du dir vorstellen, den Antrag noch einmal anders formuliert einzubringen? Und zwar in einer Formulierung, wie du sie soeben mündlich vorgetragen hast. Auch du hattest Begrifflichkeiten wie so weitgehend wie möglich und so häufig wie möglich in deiner mündlichen Begründung, die würde ich mir besser vorstellen können, dann könnte ich dem Antrag zustimmen. So wie er jetzt lautet, würde ich ihm nicht zustimmen. Kann ich gerne probieren, aber im Prinzip geht es hier darum, dass auch der Vorstand einfach darauf achten soll und auch eigentlich nur eine Rückfrage halten soll an Antragsteller, wenn sie denn sehen, dass etwas so gesetzt ist, dass es zu Missverständnissen oder Ähnlichem führen kann und dann darauf verweisen können, dass man doch versuchen solle, den positiv zu formulieren. Das ist nämlich hiermit gemeint. Es ist hier die Möglichkeit einer Rückfrage an den Antragsteller, den Antrag umzuschreiben. Diese Aufgabe obliegt tatsächlich dem Landesvorstand, weil er die Anträge entgegennimmt. So, in dem Moment, wo er sie entgegennimmt und sagt, ist mir wurscht, kann er sie einfach durchlaufen lassen. In dem Moment, wo er sie entgegennimmt und sagt, okay, es wäre schöner, wenn sie anders formuliert wären, nämlich in diesem Fall positiv konnotiert, kann man sie an den Antragsteller zurückreichen mit der Bitte, bis zur Vorstandssitzung das zu tun, um sie dann in korrigierter Form aufzunehmen. Das kann aber, wenn es nicht sauber formuliert und kommuniziert wird an die Antragsteller, kann das nicht passieren. An dieser Stelle ist explizit der Landesvorstand der Entgegennehmer, der Mittelpunkt des Ganzen und auch der Handlungsfähige und sonst niemand. Deswegen ist dieser Antrag an den Landesvorstand gestellt worden. Und es geht auch hier explizit darum, dass es versucht werden soll, eine Möglichkeit innerhalb des Landesverbands dazu, den Landesverband dazu zu bringen, tatsächlich positiv zu denken, zu schreiben und dann auch positiv zu handeln, selbst wenn es eigentlich Dinge sind, wo man gegen etwas ist, weil daraus könnte man was Positives, etwas für etwas sich dann entwickeln lassen. Wenn ihr den so nicht haben wollt, können wir den gerne mal umschreiben, versuchen jedenfalls. Aber die Begründungen, die ich gerade eben gehört habe, lassen eher den Schluss zu, dass dieser Antrag auch beim nächsten Mal grundsätzlich abgelehnt wird, weil man sich an der Stelle nicht in der Pflicht sieht. Wenn allerdings nicht der Vorstand in der Pflicht ist, wer dann? Okay, vielen Dank für die Redebeiträge bis hierhin. Ich könnte jetzt den Antrag abstimmen lassen oder erstmal abfragen, ob wir den in geänderter Fassung später nochmal behandeln wollen. Kann einfach mal jeder von euch hier oben bei Vorstand auf das Sprechenknöpfchen drücken, der den jetzt abstimmen möchte? Ich möchte den jetzt abstimmen. Ich drücke mehr als auf das Sprechenknöpfchen. Ich spreche sogar und ich finde den Move, den Babak zum Schluss gemacht hat, nicht gerade sehr angenehm. Ja gut, wenn wir jetzt alle einzeln dazu Stellung nehmen, dann frage ich direkt ab. Manfred ist dagegen. Ralf? Dagegen. Daniel? Dagegen. Bernd? Ich habe mich enthalten, aber der Serien sagt zu Recht, dass er die ganze Zeit im Sprechenraum ist und nicht zu, Wort kommt. Das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Jetzt entscheide ich einfach, dann machen wir es rückgängig mit der Abstimmung und wir lassen den Serien nochmal sprechen. Danke. Im Endeffekt gibt es ja verschiedene Arten von Anträgen. Es gibt so Anträge wie wir machen Verwaltungsdinge oder wir machen sie nicht. Es gibt Anträge, die sind, wir machen Finanzdinge oder machen sie nicht. Also wir kaufen Sachen oder eben nicht. Bei beiden ist es irgendwie sinnlos, negativ formulierte Anträge zu formulieren, weil ob man jetzt sagt, wir machen nichts oder ob man gar nichts dazu sagt, ist halt irgendwie scheißegal. Insofern geht es nur um eine dritte Art von Anträgen, nämlich wir unterstützen oder wir lehnen ab. Im Sinne von politischer Handlung, politische Auffassung, was auch immer. Ich denke mal, da wird Babak mir auch zustimmen. Wenn er noch im Sprechenraum ist, dann kann er jetzt auch was dazu sagen, oder? Nee, kann er nicht. Wir haben dich jetzt gehört. Und der Babak hatte vorhin Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich gehe nochmal von oben nach unten durch. Manfred? Dagegen. Ralf? Dagegen. Daniel? Dagegen. Bernd? Enthaltung. Und ich bin dagegen. Dann steht das auch schon so im Bett. Und ich möchte, vielen Dank für Ihren Antrag. Vielleicht findet sich ja Essentielles daraus in künftigen Formulierungen. Auch ohne, dass Sie den heute abgestimmt haben. Wäre schön. Haben wir einen Finanzantrag mit der Nummer 165606 aus dem Forkoffer Borken. Antrag lautet, der Forkoffer Borken beantragt 400 Euro Budget, um 25 Freifunkrouter anzuschaffen. Es gab wohl einen Beschluss dazu in einer Mammelsitzung vom 17. November. Und da die Zeit drängt, so schreibt der Stefan hier, das Ganze soll per Umlaufbeschluss erfolgen. Das hat, weil wir es jetzt behandeln, nicht geklappt. Denn da gab es noch Redebedarf zu und Klärungsbedarf zu. Ist der Stefan heute hier? Der Stefan oder der Ingster ist zumindest hier. Dann möge er sprechen, bitte. Ich wurde, guten Tag erstmal, eingeladen oder gefragt, ob ich hier bin, um Fragen zu beantworten. Ich habe jetzt noch keine Frage in dem Sinne vernommen. Ja, wir hatten ja zur Antragstellung schon ein paar Mailkontakte, ein paar Antworten hin und her geschickt. Und letztendlich war Stand der Diskussion in dem Antragsticket der, dass wir uns dann doch verpflichtet sehen, sich, dass wir uns ans Parteiengesetz halten und dass wir deshalb eigentlich das Ganze nicht annehmen können, diesen Antrag mit den Zusatzinformationen, die es in den Tickets zum Antrag gab. Und Hintergrund ist halt, dass eine Situation dort ist, dass der VKV Borken gerne Router anschaffen würde mit Parteimitteln und diese Router gerne dem Freifunk im Bereich, in Borken oder um Borken herum zuordnen möchte. Und das ist leider einfach nur mal so, das ist halt nicht Parteiaufgabe, sowas zu tun. Parteiaufgabe wäre es, dafür zu sorgen, dass der Freifunk das tun kann, aber nicht das selber zu tun. Und deswegen ist eigentlich der Stand der Dinge und auch die Diskussion dazu im Ticket, dass wir das ablehnen. Aber du kannst gerne nochmal dazu Nachfragen stellen, um dann irgendwelche Fragen zu klären. Ich mach mal. Also, ich würde es nur dann halt gerne verstehen. Erstmal gibt es ja nur diesen Beschluss und der Beschluss sagt jetzt erstmal aus, 25 Router anzuschaffen und diese zu betreiben. So. Und wenn das gegen das Parteiengesetz verstößt, 25 Freifunkrouter anzuschaffen und zu betreiben, aus Mitteln der Partei, dann würde ich einfach nur gerne wissen, wo und wie genau. Und dann ist das Ding vom Tisch, weil gegen das Parteiengesetz, da gibt es jetzt zwar bei uns grundsätzlich keinen Beschluss zu, aber ich würde mutmaßen, da wollen wir auch nicht gegen verstoßen. Also ich muss an der Stelle sagen, der Bernd kann mich da gerne stoppen, wenn er das irgendwie anders sieht, was die Finanzierung angeht. Aber ich muss sagen, mich nervt ein bisschen diese spitzfindige Diskussion immer. Ich habe relativ dediziert zweimal auf diese Mails geantwortet und ich sehe mich jetzt wirklich nicht in der Verpflichtung, einzelne Paragraphen rauszusuchen für eine Diskussion, die an anderer Stelle schon immer wieder geführt worden ist. Fakt ist einfach, dass die Finanzmittel, die uns als LV überlassen sind, von Mitgliedern, von Spenden oder auch von der Parteienfinanzierung für satzungsgemäße Zwecke eingesetzt werden müssen. Das ist bei jedem Verein so, das ist dem BGB zu entnehmen und das ist auch dem Parteiengesetz zu entnehmen. Wenn du mir plausibel machen kannst, dass ihr die 25 Freifunkrouter für parteiinterne Zwecke einsetzt, weil ihr damit beispielsweise 25 Geschäftsstellen ausstatten wollt, dann würde ich sagen, okay, das kann man so durchgehen lassen. Aber ihr wollt eindeutig diese 25 Dinger einer Institution zur Verfügung stellen, einem eingetragenen Verein, der seine Belange selber finanziert. Und wir werden staatlich auf eine völlig andere Art und Weise gefördert als zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein. Das ist schon mal das eine. Das zweite, sag das nochmal, jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber das reicht eigentlich an der Stelle schon. Ganz kurz nur eine Rückfrage dazu, wenn ich darf. Interne Zwecke, interne Verwendung innerhalb einer Geschäftsstelle, wozu brauche ich dann Freifunk? In dem Moment, wo ich intern, also geschlossen verwende, würde ich doch den Zweck gar nicht erfüllen, wenn ich ein offenes Netz nehme. Ja, genau. Dann mach das doch. Dann kauf auf Parteizwecke 25 Freifunkrouter und strahl damit ein Piraten-WLAN aus. Habe ich überhaupt nichts gegen. Dann weiß jeder, wofür die Kohle ausgegeben ist und jeder weiß, dass die Piraten was für den Netzzugang tun. Aber du oder ihr möchtet das einem anderen e.V. zur Verfügung stellen und da steht einfach das Label Piraten nicht dran. Das kann man auch nicht im weitesten Sinne irgendwie als Werbefinanzierung durchgehen lassen. Das ist einfach verschenktes Geld. Also wir schenken dem Freifunk e.V. Finanzielle Mittel, die uns für ganz andere Zwecke zur Verfügung gestellt wurden. Und das geht einfach nicht. Darf ich kurz auch dazu was sagen, Wassel? Aber klar, danke. Aber ich habe ja im Ticket einen Vorschlag gemacht, wie das doch konform zu lösen wäre. Diesen Vorschlag habe ich auch in CC an den Antragsteller geschickt und habe darauf bis jetzt keine Antwort bekommen. Insofern würde es mir leid tun, hier jetzt dagegen stimmen zu müssen, aber in der Form, wie der Antrag formuliert ist, tatsächlich muss ich dem Stahlraben recht geben. Ich hätte aber die Hoffnung, dass der Antragsteller eventuell auf die Anregungen nochmal reagiert und würde ganz gerne auch von meinen Vorstandskollegen zu meiner Anregung eine Meinung hören, ob die das auch so für gangbar halten. Also mein Vorschlag war der, dass die Router angeschafft werden, nicht gespendet werden, sondern vielleicht sogar konzertiert mit Leuten vom Freifunk, dann im Kreis Borken, die werden ja wahrscheinlich schon wissen, wo sie aufstellen wollen, zum Einsatz gebracht werden und jede Ineinsatzbringung wird mit einer entsprechenden, aufklärenden politischen Aktion begleitet, sodass politische Bildung stattfindet und ich glaube dann auch der Zweck, den wir als Partei haben, damit berücksichtigt ist. Und das halte ich für gangbar. Aber leider ist auf die Anregung hin bis jetzt vom Antragsteller keine Antwort gekommen. Und dann müsste ich den Antrag jetzt ablehnen. Ich halte diese Variante nicht für gangbar. Auch das ist nicht unser Zweck. Die Piratenpartei kann auch im Rahmen ihres Grundsatzprogramms sagen, wir sind für Flüchtlinge, wir bauen jetzt Flüchtlingswohnheime mit den uns zur Verfügung gestellten Finanzmitteln. Da steht dann auch Piratenpartei dran. Es ist nicht Aufgabe der Piratenpartei, ein Freifunknetz zu betreiben. Dafür sind die finanziellen Mittel nicht da. Das ist natürlich auch wieder nur meine persönliche Einschätzung. Zu diskutieren wäre das im Zweifelsfall mit dem Wirtschaftsprüfer oder dann mit der Rückprüfung vom Bundestagspräsidenten. Aber ehrlich gesagt, für 400 Euro möchte ich mich auf diesen Mist nicht einlassen. Es reicht doch völlig aus, wenn diese Dinger gekauft werden, dann wird ist das externe Umsatz für den Shop, haben alle was davon gehabt. Ja, der Schlumpf blinkt. Ich würde gerne trotzdem den Grandpa Wolf mal dazu hören. Sorry, Schlumpf. Ich weiß nicht, ob du eher warst. Sorry. Können wir machen, wie ihr wollt. Aber im Prinzip wird angeschafft von einem VKV oder von einem KV, egal, die Gegenstände müssen im Besitz der Piratenpartei bleiben und natürlich dienen sie der Dokumentation einer zentralen Forderung, das ist nämlich ein freier, unbehinderter Zugang zum Internet und das ohne eine Authentifizierung durch Kenntlichmachung. Das ist eine zentrale Forderung. In dem Fall hat man ein Projekt, an dem man das darstellen kann und das andere dabei helfen, da Software drauf zu installieren. Das ist ganz nett. Bleiben die Dinger also im Besitz der Piratenpartei, ist dagegen eigentlich nichts einzuwenden. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeiten, Statements durch sowas abzugeben. Ihr solltet tatsächlich mit den Leuten reden, ob die möglicherweise den Antrag da mit der Spende an den e.V., das ist unzulässig, das sollte man nicht tun, ob sie das modifizieren können. Ansonsten spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Hier im Kanal wird ja auch schon diskutiert, die Dochnummer machen es. Wir haben es in Troisdorf genauso. Ich denke, in Iserlohn ist der Start ebenfalls nicht von der Stadt, sondern von den Piraten ausgegangen. Und dass sich das sowohl in Presse und nachher auch in Wählerstimmen sehr schlecht sollte klar sein. Danke. Okay. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Redebeiträge? Ja, ich wollte eigentlich. Ja, Schlumpf, bitteschön. Ja, ich war ja auch mal anderthalb Jahre in diesem Landesschatzmeister-Team und wir haben uns auch durchaus mal mit solchen Dingen dann beschäftigt. Natürlich nicht mit Freifunkrouten, aber mit ähnlichen Anträgen, Würstchen für Grillfeste und so Spaß. Ich will das nicht unbedingt hier gleichsetzen, obwohl ich durchaus persönlich all das teile, was der Stahlraber dazu sagt. Aber meine Empfehlung ist dann auch, wenn ihr euch schon nicht mit den Wirtschaftsprüfern auseinandersetzen wollt und ihr euch unschlüssig seid, ob das gegen das Parteiengesetz verstößt oder nicht, weil ich ja eher meine, es tut's, dann klärt das doch bitte auf der Bundesverwaltungsliste. Da sind Landesschatzmeister, Bundesschatzmeister. Die helfen euch da gerne. Die kennen das alles besser als ich. Und ich glaube auch, die kennen das alle besser als die meisten von euch. Und ist vielleicht irgendwie doch besser, das mal vorher zu klären. Weil ich weiß gar nicht, wie das mit der Haftung ist, wenn wir da, wenn ihr da jetzt eine Ausgabe beschließt und die ist dann, hätte dann gar nicht ausgegeben werden dürfen und dann kommt die Bundestagsverwaltung und macht dreifache Strafe in Höhe der Ausgabe und so ein Gedöns. Das, wie der Stahlraube schon sagte, sollte man sich vielleicht nicht ans Bein binden. Danke. Schlumpf, das lief vor einem halben Jahr schon über diese Verwaltungsliste und Lothar, rät explizit von so einer Ausgabe und von so einer Nutzung ab. Oh ja, danke. Mir wird das reichen, wenn Lothar davon abrät. Also, wenn ich auch noch mal zwei Sätze dazu sagen dürfte. Aber selbstverständlich, Bernd. Vielen Dank, dass du fragst. Also, ich habe ja auch das Ticket verfolgt und habe mich dann auch nicht mehr geäußert, weil der Stahlrabe das Wesentliche da schon kommuniziert hat. Hör nur ich nichts mehr? Bin ich raus? Oder wird gerade nichts gesagt? Hallo, hört ihr mich? Ich höre dich, Bernd. Alles gut. Piratos, du bist gerade nicht dran. Vielen Dank. Nochmal, also der Stahlrabe hat das Wesentliche halt auf der im Ticket schon kommuniziert. Ich fand das dann auch müßig, mich da nochmal einzuschalten und das Ganze einfach nochmal zu wiederholen. Das, was der Masch vorgeschlagen hat, was der Wolf da gerade auch als Möglichkeit aufgezeigt hat, ja, das ist diese berühmte Dauerleihgabe. Damit kann man solche Sachen, ich sag mal, hier und da elegant umgehen. Das ist möglicherweise im Bereich des Erlaubten. Ich find's trotzdem nicht schön. Ich sage trotzdem auch, ja, es ist nicht unser Job, Freifunknetze aufzubauen. Egal, ob im Eigentum oder nicht im Eigentum, egal, ob geliehen, verschenkt oder sonst irgendwas. Eine Spende oder eine Schenkung schließt sich eh aus. Ich würde es auch mit diesem Kunstgriff nicht machen wollen, auch selbst wenn es dann mit allen zugekniffenen Augen möglicherweise durchgewunken wird. Nochmal, es muss doch hier auch mal irgendwann mal klar sein, was wir sehen. Wir sind eine Partei und kein Freifunk e.V. Freifunk e.V. macht Freifunk und wir machen Politik. Okay, vielen Dank, Bernd. Ich glaube, jetzt habe ich keine weiteren Redner mehr auf der Liste. Dann würde ich jetzt zur Abstimmung kommen, wenn keiner was dagegen hat. Dann komme ich zur Abstimmung. Es geht jetzt um den Antrag mit den Routern. Manfred, bitte. Aus genannten Gründen dagegen. Oh, Paki ist auch da. Paki, bitte. Hallo zusammen. Entschuldigt, aber ich war krank und bin eingeschlafen mit meiner Kleinen. Bin jetzt gerade erst reingekommen. Ich hätte schon vorher gesagt, dass wir den ablehnen müssen. Ralf, bitte. Dagegen. Daniel. Dagegen. Bernd. Dagegen. Und ich bin auch dagegen. So, weil der Paki jetzt da ist, springen wir jetzt in der Tagesordnung einmal ganz kurz nach oben zu den Formalias und bitten den Paki darum, seinen Bericht abzugeben. Ach du lieber Himmel, ich bin jetzt total unvorbereitet. Dann springe ich wieder zurück und gebe dem Paki noch ein paar Minuten und wir machen weiter mit den Anträgen. Ich sammle mal eben, schreib mal ins Pad rein, was ich so gemacht habe. Dann sag ich gleich Bescheid. Okay, danke. Ich suche eben den Punkt, wo wir aufgehört haben. Der Inkster hat wohl eine Rückfrage. Der Inkster, okay, bitte. Ja, ich hatte gerade irgendwie, bin ich rausgeflogen. Ich war nicht bei Freifunk drin. ich habe irgendwie noch mitbekommen, dass der abgelehnt ist. Dann halt nur jetzt nochmal die ganz klare Frage. Ist es also laut Parteiengesetz nicht zulässig, außer Teilgeldern Freifunkroute anzuschaffen und diese zu betreiben? Kann jetzt wahrscheinlich nicht beantwortet werden, ist mir klar. Ich will auch keine Welle machen, aber wurde jetzt noch beschlossen, dass das dann auf dieser Schatzmeisterliste mal final abgeklärt wird, weil wenn so Anträge immer wieder kommen, wäre es ja mal ganz toll, da einen Schlusspunkt und tatsächlich mal Fakten zu haben. Weil es gibt dann ja einige, in Anführungsstrichen, illegale Router, die man vielleicht noch schnell rausrechnen, erstatten oder sonst wie müsste. Ne? Nein, das habe ich doch eben auch schon gesagt. Wenn du einen Router kaufst und den in deiner Geschäftsstelle betreibst, um damit vielleicht Kunden zu versorgen und zu sagen, jo, wir sind auch über Freifunk, dann ist das kein Problem. Aber ihr wollt 25 Router und ihr wollt die draußen irgendwo einsetzen. Und das ist eine völlig andere Nutzung. Das heißt, die sind nicht illegal. Diese Frage hat der Stefan auch gestellt. Abgesehen davon ist das auf der Verwaltungsliste final geklärt. Da gibt es ein Statement von unserem Bundesschatzmeister zu. Auch das habe ich dem Stefan bereits geschrieben. Bitte recherchiere das. Das ist alles eigentlich schon durchgekaut. Du hast den Link und willst ihn nicht schicken. Danke. Nein, ich habe den Link nicht. Ich müsste das raussuchen. Das ist ein halbes Jahr her. Weißt du, wie viele Mails ich kriege? Ich kann es versuchen, ob ich es finde auf Anhieb. Leute, mach kein Fass auf deswegen. Das wird immer wieder als Frage kommen und wir werden das auch immer wieder beantworten, weil das rutscht in der Mailingliste auch immer weiter nach hinten. Verdammt, dafür sind wir auch da. Also weiter, nächster Antrag, Larian ist dran. Entschuldigung, wenn ich hier dir vorgreife, was, das wollte ich nicht. Ach, ihr seid alle so lieb und nehmt auf den Versammlungsleiter so toll Rücksicht. Ich finde das toll. Paki, bist du soweit? Mach das mal. Paki ist noch nicht. Okay, Paki ist noch nicht so weit, dann machen wir weiter in der TO. In der TO geht es jetzt um die blöden Anträge. Es gibt den Antrag 165680 Auflösung des KV Gütersloh. Antragsteller ist Manuela und der Antrag lautet: Hallo Vorstand, hiermit stelle ich folgenden Antrag. Der Landesvorstand möge beschließen, den Kreisverband Gütersloh wegen Inaktivität aufzulösen. Der Landesvorstand möge weiterhin beschließen, die Auflösung des Kreisverbandes auf dem nächsten Landesparteitag durch den Parteitag bestätigen zu lassen. Beschreibung: Die Bundesschatzmeisterei und die Buchhaltung haben anlässlich des Rechenschaftsberichts 2014 die Nachricht erhalten, dass der KV praktisch nicht mehr existiert, der Vorstand weg ist und nur noch einer die Stellung hält. Der Vorstand ist handlungsunfähig, sodass nicht einmal eine Kreismitgliederversammlung zwecks Auflösung einberufen werden kann. Und ja, da bräuchten wir dann tatsächlich einen Beschluss zu. Und gibt es da Redebedarf zu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen doch in den Sprechenraum, um zu sprechen. Ja, dann sprich doch bitte. Nee, du hast die VL. Jetzt ruf die Leute auf. Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid. Das sind zwei Bildschirme hier. Wer war denn zuerst von euch dreien da? Ja, also ich war zuerst da, aber ich lasse gerne den anderen den Vortritt, weil ich habe das Grundsätzliche dazu zu sagen als Antragsteller. Manuela, du bist dran, bitteschön. Okay. Ihr wisst alle, ich mache die Buchhaltung für NRW, ich habe die Unterlagen bekommen und ich habe leider eine E-Mail vom Schatzmeister des Kreisverbandes Gütersloh vorliegen, dass der Vorstand handlungsunfähig ist und dass er da als Einziger noch sitzt und die Stellung hält und die Fahne hochhält. Da existiert kein Kreisverband mehr. Und deshalb dieser Antrag, dass der Landesvorstand halt den Beschluss kommissarisch fasst und durch den Landesparteitag bestätigen lässt, denn sonst schleppen wir hier eine Leiche durch. Okay, vielen Dank. Schlumpf oder Fullerin, wer von euch beiden will zunächst? Ich war zuerst dran, dann mache ich jetzt auch mal als Nächster. Bitteschön. So, also ich glaube, wenn wir eine Gliederung auflösen, dann müssen wir uns an die Satzung der Gliederung halten und gucken, was da drin steht, wie man die auflösen kann. Es sei denn, ihr macht eine Ordnungsmaßnahme gegen die Gliederung, das wäre was anderes. Aber hier existiert ja ein KV, der ist nur handlungsunfähig. Ihr könnt natürlich, weil der handlungsunfähig ist, kommissarisch die Handlung für den KV übernehmen. Das ist letztens auch in Niedersachsen passiert. Aber ich glaube, ihr könnt den nicht einfach so auflösen. Entschuldigung. Man muss man schon gucken, was in der Satzung drin steht. Ich glaube, in der Satzung steht nur drin, es gilt die Satzung der übergeordneten Gliederung. Das ist der Landesverband. Da steht drin, es gilt die Satzung der übergeordneten Gliederung. Das ist die Bundessatzung. Und da steht drin, man muss eine Urabstimmung machen. Und zu einer Urabstimmung könnt ihr locker einladen. Ja, also auch eine Kreismitgliederversammlung zwecks Auflösung kann man einberufen. Dafür haben wir einen Landesgensek, der kann das tun. Und ich würde sagen, das normale Prozedere ist, aber korrigiert mich, ihr wisst das vielleicht besser, das normale Prozedere wäre, der Landesvorstand lädt ein zu einer Urabstimmung, wo der Tagesordnungspunkt ist Auflösung des KVs. Wenn dann mindestens drei Leute da sind, dann machen dann darüber eine Abstimmung und dann wird er aufgelöst und löst sich selber auf und dann kommt natürlich nochmal diese Bestätigung auf dem LPT, weil das so krank in der Satzung steht. Aber ich meine nicht, dass ihr den einfach auflösen könnt. Oder habt ihr euch da schon erkundigt und wisst das besser? Dann lasse ich mich gerne belehren. Danke. Dann möchte ich kurz reingrätschen. Wenn der Dennis jetzt hier wäre, der das letztens bei den beiden anderen KVs gemacht hat, die wir beim letzten Landesparteitag ja abgestimmt haben, der hat das Prozedere genau drin. Die Protokolle müssen erstellt werden von dieser KMV. Der KMV muss sich tatsächlich selbst auflösen und so weiter und so fort. Der Dennis ist mit dem gesamten Vorgang an sich vertraut. Er weiß genau, was zu tun ist. Ich bin da, sag ich mal, mit 70-75% mit vertraut. Das heißt, das kann ich mit dem Dennis absprechen und dann kann man das weiter angehen. Ja, handlungsvorgebende Textteil ist tatsächlich in der Satzung des Kreisverbandes Gütersloh zu finden. Und zwar in Paragraph 11, Auflösung und Verschmelzung. die Auflösung oder Verschmelzung regelt die dazu über auch der Gliederung und da findet sich nichts, was die Auflösung und Verschmelzung von KVs betrifft. Insofern würde ich mich da an noch höherer Satzungen orientieren. Das wären dann nämlich das Parteiengesetz, wenn ich mich nicht recht irre. Und da haben wir ja gerade schon gehört, wäre es dann die Urabstimmung. Von daher können wir es hier schlecht beschließen, sondern müssten halt tatsächlich die Urabstimmung im KV Gütersloh einberufen und dort abstimmen lassen. Kurze Anmerkung, damit ihr nicht lange rumrätselt, der richtige Weg, wenn der Landesvorstand diesen KV auflösen möchte, müsste als Übergliederung einen Antrag an das eigene Landesschiedsgericht stellen, um den KV aufzulösen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Der Landesvorstand selber kann es nicht auflösen. Das Landesschiedsgericht hat damit erstmal nichts zu tun. Es geht nicht darum, irgendwelche Parteien, die uneinig sind, dass da ein Fall zu klären ist. Es geht darum, dass wir uns an unsere Satzung halten müssen. Ich glaube, jetzt ist gerade eben noch CC und Larian und Fullerin noch im Sprechen. Jetzt habe ich nicht bekommen, wer zuerst da war oder wer wieder gegangen ist, wer auch immer. Ich gebe nochmal der Manuela das Wort. Die will ah, ich schlage gerade in der Satzung nach. Momentchen. Über die Auflösung eines nachgeordneten Verbandes entscheidet der Landesparteitag mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. Wir reden hier von einem nachgeordneten Verband. Ich lese das hier also aus der Landessatzung NRW vor, Paragraph 9 Absatz 3. Und das heißt tatsächlich, hier setzt das auf die Tagesordnung für den LPT und nichts anderes soll dieser Antrag erreichen. Die Bundessatzung Paragraph 13 bezieht sich auf die Auflösung der Partei als Ganzes, das heißt des Bundesverbandes und nicht eines nachgeordneten Verbandes. Der Paragraph 9 der Landessatzung NRW Absatz 3 bezieht sich auf die Auflösung eines nachgeordneten Verbandes. Und es ist durchaus möglich, über den Landesparteitag ohne die Urabstimmung des Verbandes selber eine Auflösung wegen Inaktivität zu machen. Insbesondere, weil eine Urabstimmung bei Inaktivität ziemlich sinnlos ist. Ihr könnt zwar einladen, aber dann kommen nicht mal genug Leute zusammen, damit eine gültige Urabstimmung dabei zustande kommt. Denn die Leute sind inaktiv. Das ist einfach die Definition von inaktiv. Die haben sich verabschiedet. Selbst wenn sie nominell noch Mitglied sind, da passiert nichts mehr. Okay. Das nehme ich jetzt immer so zur Kenntnis. Ich denke, das nehmen wir alle so zur Kenntnis. Jetzt habe ich aber eine Frage, so mal in die große Runde, nicht an dich persönlich, Manuela, vielen Dank. Also mir selber sind im Recast-Tracker und auf irgendwelchen Mailinglisten in den letzten 6 Monaten, sag ich mal, keine Anfragen seitens des KVs Gütersloh gestellt worden, dass da irgendwie eingeladen werden soll zu einer Kreismitgliederversammlung. Das ist wahrscheinlich lange her, dass das mal versucht worden ist. Sollten wir denn dann nicht irgendwie zumindest irgendwie als Landesverband die Mitglieder im Kreis Gütersloh nochmal anschreiben, um denen überhaupt nochmal die Chance zu geben, sich irgendwie zu finden und einen Beschluss zu fassen? Wie gesagt, lass das mit dem Dennis besprechen. Der hat das damals, ich glaube für Herford war das auch gemacht. Ich bin da nicht hundertprozentig sicher, wie die detaillierte Vorgehensweise ist, aber vom Prinzip, das, was du gerade gesagt hast, ist soweit richtig. Es muss auf jeden Fall nochmal eine KMV geladen werden. Man muss dahin, wenn keiner da ist und keiner kommt, ist das wieder was ganz anderes. Aber lass das schieben, bis der Dennis da ist, weil die richtige Auflösung muss sowieso hinterher vom LPT bestätigt werden. Ja, der Dennis ist, glaube ich, gerade gekommen. Guten Tag. Der Roni ist da. Dennis, der Spezialist für Auflösung von KVs. Darf ich nochmal kurz? Mir geht es auch um das Datum, dass es per 31.12.2015 beschlossen wird. Denn sonst haben wir den auch 2016 noch an der Backe. Und wenn kein Vorstand da ist, dann ist es verdammt schwer, einen Rechenschaftsbericht zu schreiben. Wenn man keine Kasse erhält, keine Kontoauszüge erhält, keine Rechnungen erhält, weil niemand da ist, der handlungsfähig wäre. Wir haben kein LPT mehr. Nein, aber wenn die Auflösung vorher beschlossen wird und der LPT die ratifiziert, dann kann das per 31.12. gemacht werden. Da habe ich schon entsprechend nachgefragt beim Bundesvorstand. Das heißt, der Beschluss muss darüber lauten, dass es per 31.12.15 Gültigkeit hat. Ich kann ja verstehen, dass die Buchhaltung mit aufgelösten KVs viel besser umgehen kann als mit nicht funktionierenden KVs. Diese Partei existiert aber nicht, um Buchhaltung von einzelnen Gliederungen das Leben wirklich einfach zu machen, sondern diese Partei existiert tatsächlich, um den Mitgliedern dieser Partei es zu ermöglichen, sich politisch zu beteiligen. Von daher sehe ich es nur als fair an, wenn wir die Mitglieder dieser Partei im Kreis Gütersloh anschreiben, und um sie fragen zu können, ob sie ihren KV auflösen. Und wenn dort keiner hinkommt und diese Frage beantworten kann, dann werden wir das als Vorstand dem LPT nahelegen. Weißt du, hier geht es nicht darum, es einfach zu machen für die Buchhaltung. Hier geht es darum, dass ein KV nicht existiert. Wenn diese Leiche entfernt ist, kann man was Neues aufbauen. Dann kann man vielleicht auch wieder Leute aktivieren. Wenn die Leiche des KVs da rumliegt, dann ist es nicht schwierig für die Buchhaltung, es ist unmöglich für die Buchhaltung, einen ordentlichen Rechenschaftsbericht zu erstellen. Mit allem, was hinten dran hängt. Das einfach mal nur so gesagt. Das hat nichts mit Bürokraten Olé zu tun, Wiegbold, das hat damit zu tun, dass wir uns an ein paar leichte gesetzliche Vorgaben zu halten haben. Und wenn wir da was haben, was es uns unmöglich macht, diese Vorgaben einzuhalten, dann sehen wir alle sehr, sehr alt aus, auch finanziell. Wir haben noch weitere Leute im Sprechenraum. Ja, dann mögen wir doch... Der CC war schon länger. Bitte, drängst dich immer vor, aber bitte, sprech doch einfach. Ich wollte mich gar nicht vordrängeln, das ist meine blöde Taste, Entschuldigung, mache ich nicht mit Absicht. Ich hatte vorhin, steht noch da, Büropirat in OWL ist Kurt Beermann, der sitzt in Gütersloh. Das ist unser Büropirat für OWL, der ist auch genau wie Arndt Reuvel, der ist Stellvertreter, der sitzt in Gütersloh und der ist absolut nicht inaktiv. Ich würde es eigentlich vorziehen, da er ja nicht im Mumble ist, dass ihr ihn einfach anschreibt und fragt, was da los ist. Denn der kann es noch am ehesten sagen und beurteilen. Dann habe ich jetzt noch CC im Sprechenraum. Jo, Mahlzeit. Erstens, ich weiß nicht, wie der KS gerade auf das schmale Brett kam, dass ein Schiedsgericht irgendwas mit der Auflösung zu tun hätte. Kann man machen, Ordnungsmaßnahme auflösen und dann so lange warten, bis niemand Einspruch eingelegt hat und das Ding dann fertig ist. Das wäre auch vielleicht die einfachste Möglichkeit. Da kommt ja um den ganzen Urabstimmungsquatsch drum rum und solange sich keiner beschwert, seid ihr fein raus. Das andere, macht das Ding kommissarisch, stellt die Handlungsunfähigkeit fest, übernimmt es, beraumt eine Urabstimmung an und fertig aus. Das geht wesentlich schneller als diese gesamte Diskussion. Vielen Dank, das sehe ich ganz ähnlich. Stumpf, bitte. Ja, da Manuela das mit dem Rechenschaftsbericht gesagt hat, das ist richtig, der 2014er Rechenschaftsbericht muss bis zum Ende dieses Jahres fertig werden. Aber, da sie ja die Auflösung zum Ende dieses Jahres haben will, ist das für den 2014er Rechenschaftsbericht erstmal völlig irrelevant. So, selbst wenn ihr die Auflösung, was ich völlig illegal finde, zum 31.12. dieses Jahres beschließen werden würdet, müssten wir sogar im nächsten Jahr den Rechenschaftsbericht für dieses Jahr für den KV immer noch fertig machen, weil auch wenn der ja inaktiv ist, trotzdem in diesem Jahr existiert hat. Also relevant wird es erst im, glaube ich, übernächsten Jahr. Und da haben wir, glaube ich, 2 Jahre Zeit, irgendwelche Unterschriften zu beschaffen oder eine kommissarische Leitung vom LV. Vielleicht unterschreibt ja auch der LV-Schatzmeister. Also da haben wir, glaube ich, genug Zeit, das bis dahin irgendwie zu klären. Ich sehe jetzt irgendwie keinen dringenden Handlungsbedarf. Und ja, ich würde halt nochmal empfehlen, in die Satzung zu gucken von dem KV. Da steht drin, die übergeordnete Satzung regelt das. In der übergeordneten Satzung steht drin, die übergeordnete Satzung regelt das. In der Bundessatzung steht das drin, was ich zitiert habe. Und einfach eine Urabstimmung und fertig, wie Cetze gerade gesagt hat. Ich sehe überhaupt kein großes Problem hier an der Stelle. Machen und fertig. Und der Antrag ist so abzulehnen, weil der gegen die Satzung verstößt. Ja, ich weiß gar nicht, diese ganze Diskussion macht mich wahnsinnig. Darf ich Schlumpf? Tatsächlich hatten wir die Diskussion, glaube ich, schon einmal. Und da haben wir auch irgendwie festgestellt, dass wir als Vorstand einfach nicht einen KV auflösen können. Und wir haben auch gemerkt, dass einfach nicht der LPT einen KV auflösen kann, bevor wir nicht irgendwie diesen KV, der tatsächlich existiert, nur handlungs- beziehungsweise der Vorstand handlungsunfähig ist, einfach auflösen können und beziehungsweise sollten. Und von daher, ja, du hast vollkommen recht, wir müssen die dort einfach nur Abstimmung einfordern, beziehungsweise sagen, hey, wie sieht es jetzt aus? Entweder kommt hier ein neuer Vorstand zusammen oder wir lösen die ganze Bude auf. Ja, damit haben wir ja alles schön zusammengefasst. Manuel, willst du noch was dazu sagen? Ich wollte nur noch mal sagen, Schlumpf, bitte, Paragraph 9 Absatz 3 der Landessatzung, du guckst im falschen Teil. Ansonsten, ja bitte, mach das mit der Urabstimmung und anschließend die Auflösung. Mir geht hier, dass wir nicht irgendwas durchschleppen, was wirklich, wo sich der Vorstand selbst für handlungsunfähig bereits erklärt hat per E-Mail. Wenn dann noch Leute auf anderer Ebene aktiv sind, ist das doch toll. Nur wenn die dann einen handlungsunfähigen Vorstand vor der Nase haben, dann werden die auch nicht mehr lange aktiv bleiben. Und in Paragraph 9 Absatz 3 steht, über die Auflösung eines nachgeordneten Verbandes entscheidet der Landesparteitag mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. Und wenn ein Vorstand nicht mehr handlungsfähig ist, dann ist es Sache der übergeordneten Gliederung, eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Genau, dann bitte ich darum, diese Mitgliederversammlung einzuberufen, damit da halt was passiert. Gut, dann hast du also deine Unzulässigkeit, also die Unzulässigkeit deines Antrages, Entschuldigung, auch festgestellt. Dann gehe ich aus, dass du. So, und dann kann ich zu den anderen beiden Anträgen sagen, da gilt das Gleiche für. Wenn möglich, würde ich die gerne alle drei dahingehend on the fly umformulieren, dass ihr erst die Kreismitgliederversammlung bzw. die Urabstimmung einberuft, im Falle, dass die für die Auflösung stimmt, die Auflösung durchzuführen, im Falle, dass keine Urabstimmung zustande kommt, die Handlungsunfähigkeit feststellt und die Auflösung auf dem Landesparteitag durchführen lasst. Ich denke, so werden wir verfahren. Ich fürchte aber, das werden wir in 2015 nicht mehr hinbekommen. Umgekehrt ist es. Ihr müsst erst die Handlungsunfähigkeit feststellen, dann einen kommissarischen Vorstand einsetzen und dann zur Urabstimmung einladen. Weil nur ein Vorstand kann zur Urabstimmung einladen. Was der Korax sagt. Ihr solltet viel öfter auf den Korax hören. Die Handlungsunfähigkeit im KVP-Logo ist tatsächlich schon festgestellt. Tatsächlich von ehemaligen Mitgliedern bzw. Mitgliedern des KV Gütersloher Vorstandes schon bestätigt. Ja, das stimmt, das, was gesagt wurde. Ja, gleiches gilt für Euskirchen und Kösfeld. Habt ihr das da vorliegen für die beiden, dass die sich für handlungsunfähig erklärt haben? Sonst schicke ich euch das gerne weiter, denn ich hab's vorliegen. Schick uns die Sachen gerne nochmal zu, damit wir auf jeden Fall von allen drei KVs diese Meldung haben. Und dann werden wir, denke ich, entsprechend tätig werden. Und ich gehe davon aus, dass alle drei Anträge heute nicht zur Abstimmung kommen. Hat da jemand Gegenrede? Eine Info. Eine Info vom Dannebot, schön. Der Kreisverband Coesfeld hat sich offiziell aufgelöst, schon vor mehr als einem Jahr. Den gibt's nicht mehr. Darüber liegt der Bundesvorstand leider nichts vor und auch der Buchhaltung nicht. Das ist niemals offiziell an die entsprechende Stelle geleitet worden. Deshalb haben wir noch einen, wie heißt es, Rechenschaftsbericht für das Jahr geschrieben. Mag sein, aber ich war auf der letzten Kreismitgliederversammlung, wo das beschlossen wurde. Das ist also auf jeden Fall jetzt hier eine Aussage aus erster Hand von mir. Der ist aufgelöst, den gibt's nicht mehr. Wir werden das entsprechend berücksichtigen und versuchen, das als bald als möglich über die Bühne zu bekommen. Bastel, kurze Frage. Das war der KV Coesfeld? Hat der Dannebot gesagt? Ja, der Dannebot hat zum Kreisverband Coesfeld gesprochen. Alles klar, danke. Ganz genau, Coesfeld. C-O-E-S und Feld. So, die drei Anträge zur Auflösung von KV sind jetzt zwar im Protokoll drin, wir stimmen darüber aber nicht ab und verfahren wie vorhin beschlossen, beziehungsweise wie vorhin angekündigt. Und folgen damit den Satzungen von KVen, dem LV und der Bundessatzung. Ist da noch irgendwas zu sagen? Das ist nicht der Fall, okay. Ja, nochmal. Ich habe eine Frage, hört ihr mich? Ja. Okay, ja, wenn die Anträge jetzt nicht behandelt werden, wo soll ich die hinschieben, dass ihr da weiter vorfahrt? Die Tickets meine ich. Wieder in Vorstand. Wir stellen die dann zurück, bis die sich erledigt haben. Alles klar, danke. Ja, aber wie gehen wir denn jetzt mit dem Antrag Status um? Dann wäre der also abgewiesen. Behandelt? Ja. Ja. Endlich mal wieder behandelt. Okay, ich bin jetzt in Zeile 482. Ist das richtig? Antragsteller wäre Klaus mit der Nummer 12345. Kann das richtig sein? Nee, Entschuldigung, ich habe den, die Nummer suche ich euch gleich noch raus. Das war im Umlauf und ist nicht so komplett abgestimmt worden. Deswegen ist das jetzt nochmal hier. Ah, ja, das geht eigentlich nur noch um die letzte Domain, aber ich im Prinzip ziehe ich meine Stimme dafür zurück und bin dagegen und dann ist er eigentlich durch. Okay, also fürs Plenum, wir haben einen Antrag vorliegen, Domains zu übernehmen. Es ging dabei um die Domains piratenmonitoring.de, piraten-monitoring.de, piraten-domain.de, piraten-hosting.de. Und uns wurden die Domains zur Verfügung gestellt und gefragt, ob wir die Domains übernehmen wollen. Und mit der jetzt geänderten Stimmabgabe von Paki haben wir uns dafür entschieden, alle vier Domains nicht zu übernehmen. So, als nächste Punkte kämen dann die Umlaufbeschlüsse. Bevor wir damit anfangen, springe ich aber nochmal zurück, denn der Paki hat mittlerweile seinen Bericht eingetippt und der Dennis hat noch ein paar Minuten Zeit, nämlich genauso lange, wie der Paki braucht, um seine To-Do vorzulesen. Um seinen Bericht vorzulesen. Warte, ich suche ein Pad. Ja. Also ich hatte relativ viele Termine draußen, ich war viel unterwegs. Dazu gehört die Tagung der offenen Kommunen NRW am 14. in Wuppertal, das war sehr interessant. Ich habe da einige Slots belegt und mich mit ein paar Open Data, Open Government Leuten unterhalten. Es waren sehr viele Piraten da, die Stimmung war super gut. Wir haben sehr positive Resonanz bekommen, aus dem Vorstand war der Jojo auch da. Dann war ich am 17. auf einer Podiumsdiskussion als Freifunker bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das war sehr witzig. Der Rainer Gutkowski, der Mitvorsitzende vom Freifunk Rheinland, rief mich irgendwie ein paar Monate oder Wochen vorher an. Die beiden Vorsitzenden vom Rheinland e.V. hätten keine Zeit. Und er hätte da gerne einen Freifunker sitzen, der auch politisch so ein bisschen mitreden kann. Zumal der Bundestagsabgeordnete, der die Podiumsdiskussion moderiert hat, die Vorratsdatenspeicherung nicht abgelehnt hat, sondern sich nur enthalten hat. Den kenne ich persönlich sehr gut, den Andreas Rimkus, das ist der MdB aus Düsseldorf. Es waren zu Gast auch noch der Staatssekretär Eumann, den vielleicht einigen hier in Begriff ist, und ein Sprecher von Vodafone und ein Vorsitzender von einer Startup-Initiative in Düsseldorf, der Vertreter vom Fraunhofer-Institut war leider krank. Und es ging hauptsächlich um digitale Themen in der Stadt, also nicht nur Open Data, sondern auch Smart City und auch Freifunk. Aber es war natürlich eine sehr politische Diskussion, dadurch, dass ich das Thema immer wieder auch auf Bundes- und europapolitische Themen gezogen habe und klar gemacht habe, dass wenn da auf der Ebene schon Probleme sind, Stichwort Netzneutralität, Störerhaftung, Vorratsdatenspeicherung und so weiter, dass eine digitale Stadt der Zukunft natürlich immer in ihren Möglichkeiten beschnitten ist. Und habe da auch, weil ich eben nicht nur als Freifunker vorgestellt wurde, sondern auch als Pirat, so ein bisschen Werbung auch für Piraten gemacht. Das kam auch sehr gut an. Es waren einige Lacher auf meiner Seite und immer wenn es um technische Fragen ging und du in den Großteil der Gesichter auf der Bühne Fragezeichen gesehen hast, haben mich alle angeguckt. War also ein echtes Heimspiel. Ich war in Unna am Freitag, den 20. Ich war in Minden am Sonntag. Das war sehr schön, weil ich einfach auch nochmal viele Piraten kennengelernt habe, so sachkundige Bürger und Leute, die so im Kreisverband alleine tätig sind, weniger auf Landes- und Bundesebene machen. Das finde ich immer ganz schön, weil die einfach auch nochmal andere Sichtweisen haben, die ich so nicht kannte. Podiumsdiskussion bei den Jusos war gestern, war auch sehr spannend, sehr umstritten. Also wir haben durchaus sehr unterschiedliche Positionen, die Jusos und wir, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hatte. Ich dachte, die wären etwas kritischer, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist schon SPD. Und weniger Jusos. Aber gut, es waren auch ein paar Leute da, die nicht Jusos waren. Und Maya war da, Perat Roland war da und der Stefan Borgrefe. Und es ging bis von 8 bis 10 ungefähr und war auch insgesamt sehr, sehr interessant und sehr inspirierend. Ansonsten habe ich noch an mehreren Ausschreibungen gearbeitet. Die sollten Anfang, Mitte nächster Woche fertig sein. Da geht es um die Themensprecher, ums Piratenportal vom Fulleren, um die Wahlkampfkoordination und, habe ich jetzt vergessen reinzuschreiben, auch um Beauftragung für Veranstaltungen in der LGS. Wir haben versucht, einen Termin zu finden für die LAFO-Klausur. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz durch. Ich habe eben gesehen, am 5.12. kann ich selbst nicht. Müssen wir nochmal gucken. Dann gab es eine PM. Ich habe mit diversen Journalisten gesprochen. Ich habe mich um diese Freiheitsserver-Initiative vom Slash ein bisschen gekümmert. Dann habe ich mit unserem neuen Datenschutzbeauftragten die wichtigsten Sachen abgekaspert, damit er auch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten jetzt Kontakt hat und die sich austauschen können. Und zu guter Letzt habe ich noch so ein bisschen Mails hin und her geschrieben bezüglich der Marina am, lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist der 12., 13. Ja, genau. Da fahre ich nämlich hin und ich denke mal, zwei, drei Leute aus dem Vorstand noch und jemand aus der ÖA. Und das muss halt alles noch geklärt werden. Das war's von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Paki. Dann könnte jetzt der Dennis, wenn er denn will und fertig ist, seinen Bericht abgeben. Ja, ich habe da jetzt ein bisschen, Tickets, aber hin und her. Ich war auf einer IHK-Veranstaltung zur Datensicherheit für Firmen. Das war ganz interessant, auch mal mit ein paar Leuten zu sprechen. Also ich war da jetzt nicht irgendwie der da auf dem Podium stand oder saß, aber bin da mit einigen Leuten Kontakte geknüpft bzw. ins Gespräch gekommen. Ich hatte ein Interview mit der Neuen Westfälischen. Das sollte jetzt vielleicht noch morgen oder nächste Woche kommen. Das war dieses ominöse Snapchat-Interview irgendwie. Da wollte man mit Snapchat da ein. Dann Pressegespräch mit dem WDR, das hatte ich heute und bin da quasi irgendwie auf einer anderen Wolke gerade, weil das unglaublich gut gelaufen ist. Ja, die Vorstandssprechstunde, dann war ich in einer Vorstandssitzung des LV Berlin zu Besuch. Ach so, und in der Sitzung AG. Ja gut, solche Dinge habe ich jetzt nicht eingeschrieben. Also natürlich hier auch Terminfindung und all so ein Kram. Ja, aber gut, das gehört sich ja irgendwie. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch dir. In der TO jetzt wieder zurückgesprungen nach unten, wären wir jetzt bei dem Punkt der Umlaufbeschlüsse. Sind die bereits eingesprochen, Vaku? Jawohl. Ich danke dir, ganz toll. Und nach den Umlaufbeschlüssen, mein Gott, wie lange Scroll, das ist ja ewig lang hier. Und nach den Umlaufbeschlüssen, mein Gott, gibt's jetzt nur noch Sonstiges. Gibt es etwas, was wir in Sonstiges besprechen möchten? Erstmal die Frage ans Plenum. Und da ist der Inkster in Sprechen gekommen. Bitteschön. Hallo. Und zwar die Frage wegen einer Kreismitgliederversammlung. Wir möchten ja eine machen, das ist, glaube ich, schon bekannt. Da hat sich jemand drum gekümmert. Da soll jetzt eingeladen werden. Wir sind noch in der Terminfindung. Und in dem Zuge haben wir auch Kontakt aufgenommen zu stillen Leuten und festgestellt, dass die da durchaus nicht einmal, sondern öfter die Meinung gibt, bei den Piraten passiert sowieso nichts mehr und die kriegen den Arsch auch nicht mehr hoch. Deswegen ist man auch nicht mehr Mitglied. Und mit einigen sind wir jetzt, oder mit wenigen wenigstens, sind wir so verblieben, dass sie doch dann zur KMV mal kommen sollen. Und damit die dann da aber Stimme und so weiter haben, müssten die ja dann ihren Beitrag dort bezahlen, wenn sie das nicht im Vorfeld überweisen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bekommen wir das hin? Schickt der LV jemanden, der akkreditiert? Ich glaube, das muss sowieso. Und kann der dann da auch kassieren? Grundsätzlich ja, wenn es denn terminlich für einen von uns oder mehreren von uns machbar ist. Das heißt, wenn ihr einen Termin gefunden habt, wo entsprechende Fähigkeiten des Landesvorstands vor Ort sein können, dann ist das machbar. Ganz kurz, ihr seid ein VKV, das heißt, ihr könnt akkreditieren. Derjenige Büropirat, der als Verwaltungspirat bei mir gemeldet ist, bekommt von mir die Daten, damit er akkreditieren kann. Problematisch ist es tatsächlich mit dem Kassieren. Das könnt ihr so nicht, weil ihr ja keinen Schatzmeister habt. Da müsste man sich wirklich detailliert absprechen. Ja, danke. Und nur die Anmerkung, also wir haben ja ein Jahr ohne Mitgliederversammlung verbracht, weil als wir das machen wollten, konnte man nicht akkreditieren. Das war aber das Thema Anfang des Jahres irgendwie, also jetzt nur so dazu. Deswegen bei uns die Sorge und die Frage. Danke. Also abgesehen davon, wenn keiner von den Vorstandsmitgliedern Zeit hätte, könnte der Vorstand auch eine Beauftragung dazu aussprechen, auch zum Kassieren. Das ist auch nicht ohne Beispiel. Ja, vielen Dank, Daniel, dass du das nochmal detailliert hast. Jetzt gibt es noch den Brax und den Stormpirat. Ich weiß nicht, wer zuerst da war. Ich nehme mal den Brax zuerst dran. Ich glaube, der Stormpirat war vor mir. Dann du bitte. Brax, mach du kurz erstmal, das ist bei mir. Okay. Ich wollte dann ein wenig Werbung machen und zwar die nächste Sitzung für WP217 Dein Los NRW ist am 9.12. um 20.30 Uhr im Mumble-Kanal Leinenlos. Bei der letzten Sitzung diese Woche waren etwas sehr wenig Leute da und die ist leider ausgefallen. Danke. Danke, Brax, dass du das nochmal erwähnst. Ich hatte das am Beginn unserer Sitzung auch schon gesagt und dafür geworben, dass am 9.12. bitte die Leute zahlreich erscheinen mögen. Ja, bitte alle Beteiligten, wenn solche doch wichtigen Termine anstehen, ruhig mal eine Mail mehr auf die NRW-Info und auf die Mailingliste der NRW-Piraten, damit man da nochmal dran erinnert wird. Stormpirat, bitteschön. Also, ich wollte mich mal kurz melden bezüglich DOS, so Democracy OS. Ich persönlich habe momentan erstmal resigniert, was die Einrichtung einer VM angeht, weil vielleicht sind ja Leute hier, die es zuhören, die ja haben vielleicht schon Erfahrung mit gehabt und können assistieren, das auch wie sie die hinzukriegen. Das ist Debian 7. Allerdings, ja, ich bin das so nicht in der Lage. Ich kann dir da einen Tipp geben, Ich bin der Fraktion, bin ich mit dem Menschen von der Fraktion, der dafür zuständig ist, bin ich stehe ich schon in Kontakt. Du, der Mensch, der hat eigentlich auch noch andere Dinge zu tun. Ja, der wäre jetzt der Nächste gewesen. Gut, ich würde dich bitten, dass du mich mal gleich nochmal ansprichst, wenn du Zeit hast, dass wir kurz quatschen, dann würde ich gerne mal mit dir telefonieren, weil ich habe noch eine andere Lösung. Aber wenn du da nicht weiterkommst, ist jetzt kein Drama. Ich habe da eventuell noch eine Lösung, wie wir was Ähnliches auf die Reihe bekommen. Mir ging es ja hauptsächlich darum, dass wir uns irgendwie eine Möglichkeit schaffen, im Landesverband eine Online-Beteiligung hinzubekommen. Dann habe ich direkt die nächste Frage, nämlich zu Line Survey. Line Survey ist jetzt ja vor euch. Wir haben eine eigene Instanz und meines Wissens. Sorry, darf ich ganz kurz noch zum letzten Punkt was ergänzen, bevor du mit Line Survey anfängst? Ja. Weil wir haben nämlich hier im Ticketsystem noch das Ticket 15, 15, 56, was sich auch mit Democracy OS beschäftigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und vielleicht kann man ja daran anknüpfen, was da bereits steht. Das ist ein Antrag von Paki von August 2015. Das ist doch genau das. Also es ist das Gleiche. Ich bin der Typ von der AG Technik, der gesagt hat, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Genau. Das Ticket können wir im Prinzip schließen, Waste. Ah, so rum, okay. Du bist der Typ von der AG Technik, alles klar. Ja, ja. Ist auch soweit geklärt. Wenn du sagst, du hast da Bock drauf, dich weiter drum zu kümmern, dann würde ich mich einfach nochmal so am Rande mit dir unterhalten und dann, dass wir dann in der nächsten Sitzung einen Bericht machen, was wir da ausgekaspert haben. Da, also bezüglich DOS, da können wir nochmal gucken. Also wie gesagt, wir haben jetzt eine VM, die dafür gedacht ist, dass man das ausprobieren kann, aber wie gesagt, kommen wir momentan nicht weiter. Falls ich da irgendwelche Hilfestellungen bekomme, dass ich das da nochmal hinkriege, dann bin ich auch nicht unglücklich. Eigentlich ganz kurz zu Line Survey. Wir haben eine Line Survey-Instanz, die durchaus dazu geeignet ist, auch etwas, es ist ja nicht ganz so schön, man kann nicht ganz so schnell schöne Anträge machen, wie mit DOS es scheinbar gehen könnte. Aber man ist, das Ding ist durchaus dafür auch geeignet. Des Weiteren ist, dazu habe ich auch folgende Frage. Ist denn jetzt soweit klar, dass die DOS, die Lime Survey-Instanz jetzt vom Vorstand verwaltet wird? Ja, können wir machen. Also ich warte eigentlich schon seit geraumer Zeit darauf, dass wir da zwei Umfragen rüber schicken. Aha. Okay, weil ich hatte jetzt ja vorhin Masch, Entschuldigung. Ja, dann würde ich dich nochmal darum, würde ich dich nochmal bitten, zu erläutern, was du mit verwalten meinst. Weil verwalten können wir die letztlich nicht in Vollständigkeit. Wir können zwar Umfragen erstellen und auch rausschicken, aber verwalten können wir die Instanz als solche nicht. Entschuldigung. Du weißt doch, du kennst den Unterschied zwischen administrieren und verwalten oder nicht? Also, ja, sag ich es mal so. Ich habe bei euch da einen Account eingerichtet, einen Vorstandsaccount, über den, glaube ich, praktisch jeder von euch aus dem Vorstand theoretisch verfügen könnte, wenn er wollte. Die Sache ist die, es geht um die, ich nenne es mal moderieren. Klar, administrative Seite, da mache ich weiter, keine Frage. Also Software aktuell halten und so weiter. Aber Umfragen selber erstellen, einbringen und so weiter, darum kann ich mich nicht kümmern. Und deswegen die Frage, weil das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn das mich man das auch mal klar macht, dass das Ding jetzt nutzbar ist wieder. Gut, dann gehe ich auf Wastel und auf dich ein, Stone. Nutzbar insofern, wie ich es eben gesagt habe, die Erstellung von Umfragen, der Versand von Umfragen ist natürlich möglich. Das Erstellen von weiteren Usern mit irgendwelchen administrativen Möglichkeiten ist nicht möglich. Und deshalb, Wastel, mein Einwand eben und meine Frage an Stone Pirate, was er genau jetzt unter Verwalten meint, weil das fällt für mich auch unter Verwaltung und das können wir eben im Moment nicht. Gut, da ich hatte halt das Konzept überlegt, dass halt nur zwei administrative Accounts, zwei Accounts halt da drauf sein sollen, damit man einen Vorstandsaccount und wie gesagt ein administrativer Account, einfach aus Sicht der Übersichtlichkeit. Der Vorstandsaccount, der kann nur Umfrage erstellen und so weiter und es können halt keine weiteren User angelegt werden. Das eventuell kann man das eventuell noch irgendwie zwei Hilfsaccounts, die man eventuell noch an Leuten rausgibt, die halt da auch noch entsprechend tätig sein können, um zum Beispiel dann nicht nur für LV, sondern auch für KV zum Beispiel eine Auftragung nachher das machen können. Aber ich möchte da so wenig Verantwortliche und vor allem, ich möchte keine namentlichen Accounts haben. Weil das macht eine Übersicht praktisch unmöglich. Das finde ich grundsätzlich gut, wenn wir so einen Funktionsaccount haben. Wenn der Vorstand irgendwie sich zusammengefunden hat für eine Umfrage, dann halt ohne weiteres dann auch eine Umfrage über Lime Survey über die NRW-Instanz starten können. Das ist auch super eigentlich. Ich habe da mal eine Frage. Im Bund hat man ja so Settings, ob man zum Beispiel Umfragen mitmachen will oder nicht. Pflegt dann der Landesverband da seine eigenen? Kriege ich dann da noch auch so ein Ding, wo ich das ein- und ausschalten kann? Oder wie habt ihr das so geplant? Oder übernehmt ihr die Settings aus dem Bund? Oder wenn ja, wie synchronisiert ihr die dann? Und so weiter. Also wenn ich da mal eben ganz meine persönliche Meinung zu äußern darf, zu dieser Frage. Ich meine, dass durchaus der Vorstand entschließen könnte, alle Mitglieder mit einer Lime Survival-Umfrage zu beglücken, wenn er der Meinung ist, dass sie wichtig ist. Auch gegen deren Willen, wenn denn dann auf einem Token, die der Bund herausgegeben hat, die Willigkeit mit Nein angegeben ist. Einfach nur so ohne Wertung. Jetzt meine Meinung. Ja, das kann man machen. Das macht ja auch Sinn, bei sinkenden Mitgliederzahlen die Leute noch mehr zu verärgern. Das war übrigens Sarkasmus. Ja, und meins war eine ganz sachliche Äußerung. Ohne irgendwelche Wertung. Also ihr habt euch noch keinen Plan da gemacht, mit anderen Worten, ja? Nein. Kann der Ratschlag vielleicht noch was zu sagen? Genau, also ich würde aber, denke ich, und darauf ist die Frage wahrscheinlich gemünzt, ich würde auf die Daten des Bundes zugreifen wollen, um zu gucken, wer gefragt werden will und wer nicht. Ja, und ihr möchtet dann die Token vom Bund verwenden, ja? Ja, also Hilfe. Ja, ich kann nämlich nicht die Daten vom Bund mit dem Bund-Token, mit den Bund-Einstellungen, mit NRW-Tokens vermischen. Nein, aber wir können doch in der Datenbank des Bundes schauen, wer gefragt werden will und denen dann unsere Umfrage zuschicken. Moment. Genau. Jetzt, bevor das jetzt hier irgendwie immer weiter rumgeht. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, sollte diese Democracy-OS-Geschichte erstmal so zum Testen, zum Gucken, zum Spielen sein. So hatte sich Paki das, glaube ich, auch vorgestellt. Paki, korrigiere mich da gleich. Und ich muss gestehen, ich hatte jetzt an keinem Konzept irgendwie mitgearbeitet. Wir hatten jetzt auch soweit noch keins aufgestellt, weil wir erstmal gucken konnten, wie gut ist dieses System überhaupt verträglich für gewisse Dinge. Wir sind schon wieder bei Lime Survey, ne? Achso, jetzt sind wir schon wieder. Entschuldigung, dann habe ich... Ach, naja, gut. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich da in die richtige Kerbe gehauen habe, dass ihr euch da auch noch selber was bezüglich wie Lime Survey arbeiten soll und so weiter halt dann auch noch beschäftigen dürft. Ja, ich möchte da jetzt eins zu sagen. Also, ich habe im CRM Daten. Anhand der Daten kann ich feststellen, wer an Aktionen, Newslettern, was auch immer teilnehmen möchte. Ich habe einen Token vom Bund. Ich habe keinen Token von NRW. Soll ich über den Bund CRM einladen, alle NRW-Mitglieder, die irgendwo beim Bund hinterlegt haben, dass sie irgendwas bekommen möchten, kann ich nur den Bund-Token benutzen. Alles andere, was aus NRW kommt, kann ich so nicht verwenden. Das müsste ich mühsam ins CRM importieren, da müssten eigene Felder für geschaffen werden und die müsste ich dann darüber anschreiben. Das funktioniert so nur dann, wenn der Piratenschlumpf mir irgendwas zur Verfügung stellen kann. Ich stelle mal die. Ich bekomme gerade den Hinweis, dass unser Schatzmeister gleich die Sitzung verlassen möchte und dass wir noch eine Entscheidung treffen müssen, wie wir mit der mit dem Länderfinanzausgleich umgehen wollen. Und ich gebe einfach mal ganz kurz das Wort an Bernd. Nee, ich wollte das jetzt hier nicht im sonstigen Teil machen, keine Angst. Ja, aber nach dem sonstigen Teil kommt nichts mehr, das ist das Problem. Ich dachte nicht öffentlich. Ach, nicht öffentlich. Wollen wir nicht öffentlich beschließen, wie viel wir an Prozenten dem Bund verweigern? Ich darf nicht von beschließen, lieber Wastel. Okay. Was machen wir jetzt? Wollen wir noch weiter diskutieren und warten, bis wir fertig sind und gehen dann in den nicht öffentlichen Teil oder machen wir 5 Minuten nicht öffentlichen Teil? Ich schlage vor, dass der Stone-Pirat, der Ralf und ich, die Problematik nochmal besprechen, weil ich da Vorschläge hätte, die aber dann der Stone-Pirate bestätigen muss, ob die technisch umsetzbar sind oder nicht. Das nicht heute, Stone, wenn du einverstanden bist, sondern ja. Ich mache ein Ticket dazu und nehme dich mit rein. Okay. Danke. Und den Schlumpf vielleicht auch. Ja, im zweiten Schritt. Sei nicht böse, Schlumpf, aber das ist jetzt erstmal die Frage, ob der Stone das umsetzen kann technisch. Ja, also die Frage von Solsten, die stelle ich gerne auch nochmal jetzt hier im Plenum. Es steht eine Entscheidung an, was den Länderfinanzausgleich betrifft, wo sich NRW als Zahlerland sieht und warum das im nicht öffentlichen Teil beschlossen werden soll, die Frage stelle ich mir auch. Bernd hat gerade gesagt, es geht nicht um den Beschluss, er will da mit uns irgendwie noch was klären. So, ich verstehe nicht, was da jetzt noch diskutiert werden muss. Es geht nicht darum, dass wir das heute beschließen, soweit ich das verstanden habe. Er hat doch irgendwie vorher gesagt, habe ich jedenfalls im Pad gelesen, dass da noch Zahlen fehlen oder dass er sich da noch kümmern will. Okay, Entschuldigung. Ich hatte jetzt nur mitgenommen, dass wir bis Ende November beschließen müssen, wie wir verfahren wollen. Und hatte gerade eben den Hinweis im Chat gelesen, dass der Bernd da noch drüber sprechen möchte. Wenn das mit dem NÖ-Teil nichts zu tun hat, dann okay. Aber auf jeden Fall hätten wir jetzt halt noch das den Tagesordnungspunkt Sonstiges, den ich gern irgendwie zum Abschluss bringen möchte. Wenn da nichts mehr zu sagen ist im nicht sonstigen Teil, dann würde ich die Sitzung schließen. Da steht noch was von mir im Pad. Also im sonstigen Bereich im Pad steht drin unter Lime Survey, was wir gerade eben geschrieben haben. Da gibt es auch Umfrageergebnisse bei 1%. Was tun, Paki? Ja, heute kam ein Umfrageergebnis für NRW raus, was mich aus zwei Gründen ziemlich geärgert hat. Einerseits versuchen wir irgendwie auf Landes- und kommunaler Ebene aus dem Umfragetief rauszukommen und krebsen dabei 1% rum, was mich total ankotzt. Und die zweite Sache, die mit uns jetzt weniger zu tun hat, aber die mich zusätzlich geschockt hat, war, dass die AfD in NRW, wo sie bisher noch nicht über 5% kam, oder zumindest so um 5-6 rumkrebste, inzwischen bei 9% ist. Und ich würde da gerne einfach mal hier irgendwie so ein, in den wenigen Terminen, wo wir uns sprechen, und es sind immerhin noch 40 Leute da, einfach mal in die Runde fragen, wie man eurer Meinung nach kurzfristig Dinge beschließen oder besprechen könnte, die uns zumindest in der Aufmerksamkeit wieder nach vorne bringen. Oder ob ihr da noch andere Ideen habt, ob es irgendwas gibt, was wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Das würde ich einfach gerne mal mit euch besprechen. Ich mir nachher nicht vorwerfen lassen will, ich hätte es nicht probiert. Und das sollte sich jeder, glaube ich, einfach mal überlegen. So, wo, an welcher Stelle kann jeder Einzelne ansetzen, dass wir wieder in die öffentliche Wahrnehmung kommen und unsere Politik positiv gesehen wird. Und auch so, dass, okay, da Wastl rausgesprungen ist, entsprechend übernehme ich einfach mal, reiße ich die VL an mich, und Wastl war der Erste im Sprechenraum und der sollte als Erstes auch was dazu sagen. Ja, vielen Dank, Bernd. Wieso bist du denn im Sprechenraum? Ja, weil ich jetzt als Basisgurke sprechen möchte und nicht als Vorstandgurke. Ja. Also meiner Meinung nach ist es so, dass die AfD die richtigen Probleme anspricht in ganz vielen Bereichen, aber die Ursachen völlig falsch sucht. Ich habe irgendwie in den letzten Monaten, ja eigentlich auch schon Jahren, immer wieder wahrgenommen, dass versucht wird von Menschen mit Macht, egal an welcher Stelle, sei es Politik, sei es Wirtschaft, sei es keine Ahnung, dass da halt versucht wird, Gruppen zu teilen, immer wieder. Einfach so mit dem Hintergrund teile und herrsche, ganz oft irgendwie in Verbindung gebracht, von meiner persönlichen Warte aus. Und es ist völlig okay, wenn Menschen Schiss davor haben, dass ihre wirtschaftliche Situation den Bach runtergeht. Aber es ist nicht okay, das mit Flüchtlingen in Verbindung zu bringen. Es ist völlig okay, dass wir uns so positionieren, dass wir den Flüchtenden Asyl gewähren und die bei uns willkommen heißen. Da stehe ich voll hinter. Aber die Symptome irgendwie als Ursache zu sehen, das halte ich halt für total beschissen. Die gesamte westliche, extrem kapitalisierte Welt mit ihrem Kapitalismus hat halt ganz viele Landstriche kaputt gemacht. Und die Sicherung von Rohstoffen, wie sie ja auch im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auftaucht, mit allen Mitteln zu sichern, das steht da so drin wörtlich, führt dazu, dass wir halt Land klauen von Menschen, die damit nichts zu tun haben, die halt keinerlei Profit, sei es finanzieller, also wirtschaftlicher oder sozialer Sache, die haben da nichts von. Denen wird einfach das unter den Füßen weggerissen, was sie ihre Heimat nennen. Und das ist völlig okay, wenn wir denen Heimat geben, solange denen halt die Landstriche kaputt gemacht werden. Bitte dran denken, da sitzen auch noch andere im Sprechenraum. Ach so, ja, ich nicht so lange, okay. Ich finde, wir sollten die Sorgen von den Menschen, die sich der AfD vielleicht hingegeben haben, ernst nehmen. Aber wir müssen die Argumentation sauber führen und die Gründe sauber benennen, warum Menschen zu uns kommen müssen. Und jetzt habe ich genug geredet. Okay. Ich würde da gerne kurz drauf eingehen, wenn es geht. Nee, lass bitte erstmal die Leute im Sprechenraum. Wir haben heute schon einen hohen Wortanteil gehabt. Ich möchte aber darauf eingehen, dass hier gerade über die Bundesebene geredet ist. Mir geht es aber speziell darum, was können wir auf Landesebene dafür tun, dass wir aus diesem Umfragetief rauskommen. Weil, ja, Wastel hat Sachen angesprochen, die politisch der BUFO ansprechen müsste und nicht der LAFO und nicht der Landesverband in seiner Funktion. Was müssen wir also auf Landesebene tun, Barco? Entschuldigung, aber das ist jetzt off topic. Wir haben nach 11 Uhr, hier wird seit 2,5 Stunden protokolliert. Ich finde es eigentlich so nicht zu verantworten, dass jetzt hier noch eine Diskussion losgeht. Kann man solche Diskussionen nach Abschluss des Protokolls machen? Ich sitze nämlich nach dem Protokoll auch noch eine Stunde in der Nachbereitung oder das vielleicht in eine Sprechstunde verschieben, aber nicht in einer Vorstandssitzung, die fast hier wortwörtlich protokolliert wird. Ich würde mich deiner Meinung anschließen. Weiß nicht, was ist im Sprechenraum, dann, wenn nichts dagegen sprechen würde, würde ich jetzt einfach in seiner Vertretung die Sitzung schließen. Ach, da ist er ja schon wieder. Also einfach so schließen, finde ich scheiße. Und das kann man dann machen. Aber wenn jeder, der jetzt auch im Sprechenraum ist, vielleicht ein kurzes Statement abgeben kann, damit wir dann heute die Sitzung hier beenden können, fände ich das toll. Gut, dann sage ich gleich, dann werde ich gucken, dass ich nächste Woche eine spezielle Sitzung zu dem Thema einberaume mit etwas mehr Zeit, die wir dann auch aufnehmen und vielleicht mitschreiben. Müssen wir mal gucken. Weil, und besonders angehen. So, ja, ich möchte euch nur klar machen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen jetzt aus dem Puschen kommen und irgendwas überlegen, wie wir da rauskommen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, alle sind angekommen. Im Tiefschlaf. Das ist, glaube ich, angekommen, dann lass uns doch die Diskussion hier abbrechen und das tatsächlich in einem Sondertermin machen. Ja, lass die beiden nochmal noch zum Wort kommen. Wenn wir jetzt anfangen, dann nimmt es kein Ende. Ja. Okay, ist angekommen. Wir hören jetzt zuletzt noch den Driffel LSA und danach die Sami, die beide noch ganz kurz bitte zu den Umfrageergebnissen der Piraten NRW Stellung nehmen können. Und danach möchte ich ganz gerne zuschließen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich kenne die Politik in Nordrhein-Westfalen nicht, aber ich habe vielleicht allgemeine Tipps. Wollt ihr Wähler klauen? Wollt ihr Wähler animieren? Und wenn ja, wo wollt ihr klauen? Und dann guckt euch die Programme an, von denen ihr klauen wollt. Und wenn ihr wieder irgendwelche Protestwähler aktivieren wollt, dann geht halt in den Protest. Das war's schon. Ja, vielen Dank. Sami, du bist dran. Ja, ich mache es ganz kurz, weil ich das sehr sinnvoll finde, wenn wir dafür eine ganze Sitzung irgendwann mal anberaumen. Das Problem ist, dass wir mit der AfD gar nichts zu tun haben wollen und können. Denn alles, was wir wollen, ist diametral zu allem, was die wollen und sagen und tun. Insofern mache ich da lieber einen großen Bogen. Was wir machen können, ist so gut, wie wir können. Kommunalpolitische Arbeit hier in NRW. Und ich denke, dass wir da auch auf einem ganz guten Weg sind. Also bei mir ist jetzt das Echo, dass da jemand Neues kommt, den nehme ich auch zu Fraktionssitzungen mit. Also da können wir eine Menge machen und wir können auch in den Kreistagen und Stadträten natürlich darauf dringen, dass über Ehrenamtliche und andere Stellen so viel wie möglich für die Flüchtlinge getan wird. Aber dass wir uns da von der AfD in irgendeiner Form absetzen wollen, indem wir was relativieren und vielleicht irgendwas, was die sagen, auch noch halbwegs akzeptabel finden, da kriege ich eine Gänsehaut. Das war's. Ja, vielen Dank dafür, Sami. Und damit sind wir am Ende unserer Tagesordnung angelangt. Ich bedanke mich für die Diskussion. bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich erschienen seid und schließe hiermit die Landesvorstandssitzung vom 26.11.2015 um 23.12 Uhr. Danke für deinen öffentlichen Teil. Ja, wir haben jetzt noch einen nicht öffentlichen Teil. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und noch einen schönen Abend. Danke für die Sitzungsleitung. Danke, Waste. Jo, danke, Waste. Euch noch einen schönen Abend. Ich komme gleich nochmal wieder. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.